Ich habe das Gift. Ich habe das Heilmittel. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat, Abend. Guten Abend. Das Heilmittel. Hoffentlich hast du ein Heilmittel. Jo. Wenn man Gift hat, hat man besser auch ein Heilmittel. Das ist ein altes Gesetz. Jo. Und wir gucken heute mal, wie das in Deutschland und der Welt mit dem Heilmittel so läuft, weil das Gift kennen wir ja nur schon zur Genüge. Wa? Wir haben uns auch extra Publikum eingeladen heute aus der konservativen Universität in Wuppertal. Die klatschen immer nur, wenn wir irgendwas Rassistisches oder Böses sagen. Ja. Und buhen immer, wenn jemand sagt, aber denk doch mal an die Armen oder so. Das wird sicher klasse. Ja. Ich habe auch noch was ich nicht verstanden habe. Und zwar war das Bild, das du bei dem Posting heute auf X hattest. War das, ist das ein Musikinstrument oder was soll das sein für ein Ding? Ach, das, weil so, ja, nee, das ist ein wissenschaftliches Instrument. Ich kann dir leider nicht genau sagen, welchem Zweck es dient, aber ich kann dir sagen, wo ich es her habe. Es gibt in Haarlem in den Niederlanden ein Museum, das Teilers Museum. Mhm. Das war einmal eine private Sammlung und ist dann irgendwann zugesperrt worden. Und man hat es halt so wieder restauriert, wie es im, ich glaube, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert war. Okay. Und da stehen halt allerlei Dinge, wie das früher in Museen so war, von Fossilien über Geräte, über Dinge, die irgendwelche Mineralien und Zeug. Wenn man mal in Haarlem ist, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch da, wenn man mal irgendwie Zeitreise machen will. Nice. Genau. Und das, was es genau ist, ich kann es dir nicht sagen. Es steht in so einer großen, in so einem großen Raum lauter Glaskästen mit sehr, sehr frankensteinischen Instrumenten drin. Nicht schlecht. Na gut. Genau, und wer sich wundert, worüber wir überhaupt reden, das war genau dieses. Vielleicht weiß es ja jemand im Publikum, wozu dieses ominöse Instrument gedient hat. Luftdruckmessung, ich weiß es. Ja, irgendwie sowas, ne? Aber Teil das Museum in Haarlem, auf jeden Fall. Witzig. Ja. Und jetzt kommen wir zu den traurigen Teil des Abends mit den Neuigkeiten und so. Jetzt haben wir die alten Sachen gesehen, als noch alles schön war. Mhm. Ja. Hier wiederholt sich aber auch was von wegen alt. Ja, ich lese dieses G-Wort, Gamergate, keine Ahnung, was das bedeutet. Gamergate. Hm. Ja, hier, das macht ja die ganze Zeit schon die Runde auch, das Doge, das Department of Government Efficiency unter Elon Musk durchleuchtet in den USA. Alles Mögliche, zum Beispiel diese Woche das USAID-Programm. Und hat dabei festgestellt, dass Geld von vielen Medien in verschiedener Höhe, gemeldeter Höhe, an verschiedene Medienunternehmen geht. Also hier in der Headline von That Park Place steht, 8 Millionen Dollar in USAID Taxpayer Money gingen an Politico. Wir erinnern uns, Politico seit 2021 Teil des Springer-Konzerns. Und wenn man das so liest, 8 Millionen ist eine Menge Geld, aber man darf jetzt nicht über, also irgendwie jährlich oder so, sondern das ist wohl die Förderung, die sie bisher erhalten haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was der Parkplace hier halt macht, ist zu sagen, interessanterweise hat Politiker schon immer einen sehr klaren Standpunkt zu Gamergate vertreten, und es gibt nicht weniger als 22 Artikel zu verschiedenen Themen, in denen Gamergate für alles Mögliche verantwortlich gemacht wird. Von alten Artikeln über die erste Trump-Wahl, über Artikel zur Pandemie oder ähnliches. Es wird überall auf Gamergate abgehoben und Gamergate wird konstant als diese böse Hassgruppe gegen Frauen, dieser Patient Zero für das hasserfüllte Internet verkauft. Was schon mal ja ein interessanter Zusammenhang ist. Ja, ich meine, Politico aber nur einer von vielen, ne? Dann mit solchen Artikeln. Oh gut, die Anzahl ist schon recht hoch. Aber das Narrativ ist ja auch verbreitet, ne? So. Ja gut, aber ich meine, es ist schon, hat halt schon geschmeckt, alles. Ja, man weiß, man traut, ja, wenn man hier diesen Podcast zuhört, wahrscheinlich sowieso den Medien nicht so weit, aber ich finde, jetzt sollten langsam auch mal die Normies aufwachen und überlegen, warum zahlen denn Regierungen an auch an inländische und ausländische Medienkonzerne Geld, weil wir wissen auch, dass der Spiegel Geld bekommen hat. Ja, das ist ja auch diese Medien, die dann irgendwie so ein bisschen wie auf Linie erscheinen, ne? Mindestens mal, wenn sie es nicht auch irgendwie offensichtlich sind, teilweise. Sogar. Hier wird halt ein Tweet zitiert von einem User, der sagt, USA paid political millions per year to write pieces like this one, which promotes diversity and describes Gamergate as a disinformation and harassment campaign. Ja, kann man sich überlegen, ob Gamergate so wichtig war, aber lustigerweise hat heute sogar, Elon Musk hat getweetet, irgendwie Game-Journalismus ist Dreck. Darunter hat gleich auch jemand gesagt, ja, und die Leute verstehen immer noch nicht, was mit, Gamergate ist 10 Jahre her und sie verstehen immer noch nicht, was für ein wichtiger Zeitpunkt das in der ganzen Geschichte war. Ja, aber ich muss ja schon sagen, dass also jetzt dieser Zusammenhang zwischen diesem USAID Money und irgendwelchen Gamergate-Artikeln, der wird jetzt aber vermutet. Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist nicht, es gibt keinen Receipt, auf dem steht, irgendwie Politico soll bitte Gamergate-Artikel schreiben. Nee. Natürlich nicht. Aber es ist interessant halt. Das ist halt ein Detail einfach in der ganzen Geschichte. Hier sind noch weitere Zahlen drin. Zum Beispiel Associated Press soll $600,000 gekriegt haben. Reuters soll $3.1 million gekriegt haben. Ja, und hatten die auch direkt an Feminist Frequency irgendwie? Ja, das ging auch um, dass Adidas Sarkeesian $235,000 gekriegt hat. Für irgendeinen Zweck. Keine Ahnung wofür. Ja, und ja, ich hoffe, Trump macht seine Ankündigung da wahr, alles zu löschen und zu streichen, ja, was nicht im Interesse der Menschen ist. Dieses USAID ist doch praktisch sowas wie Entwicklungshilfeministerium oder sowas. Ja. Okay, also kommen halt noch ganz andere Sachen bei. Aber Namen nach ja zumindest, nicht, ja. Die waren ja auch nicht alle ganz koscher, wenn es dann hieß irgendwie... Genderumwandlung in Kolumbien zu unterstützen. Ja gut, das sind deren Radwege in Peru und deren genderspezifische Bildung in Bangladesch und so. Das haben wir ja auch. Ja, das haben sie so in Kunstform irgendwie gegossen, ne? Mit irgendwelchen, was war das? Irgendwie eine Oper oder so? Ja, eine Oper, eine Transgender-Oper und ja, Comics für Transgender. Eine Sesamstraßenserie, genau, alles möglich. Im Irak, genau. Das ist so. Ja, das krümeln wir uns alle machen. Kekse rummeln. Ja, es ist super gut, dass da viel Geld in schwarze Kanäle fließt oder einfach in irgendwelche Taschen und dann die voll macht. Ja. Da machen sich halt die linken Eliten die Taschen voll. Also ja, und es ist, fragt sich dann vielleicht auch, wenn diese Mittel nicht wirklich sinnvoll da verwendet werden, nutzen die dann vielleicht einfach nur dazu da, sind die dann vielleicht hauptsächlich dazu da, um die Staaten abhängig zu halten oder sowas. Ne? In Kolumbien, Peru. Ja, was heißt die Staaten? Also ich weiß ja jetzt nicht, ob sie das jetzt direkt irgendwelchen staatlichen Stellen ausgezahlt haben oder irgendwelchen NGOs, die sich irgendwas ausdenken. Also. Ja, naja, wir können mit Geld gut Abhängigkeiten schaffen. Ja, das im Hinterkopf. Oder? Ja, es hieß ja auch, Politico habe diese Woche oder diesen Monat zu spät die Gehälter gezahlt. Nee, wochenweise ist es ja in Amerika. Das hieß auch, dass die Leute weg dann, waren. Dann haben die Leute gesagt, oh, das liegt da dran. Ich denke, jetzt kriegen die keine Hilfe mehr und jetzt können die Gehälter nicht mehr zahlen. Solche Leute sollten vielleicht auch nochmal BWL-Grundkurs belegen. Weil wenn du wirklich davon abhängig bist, dass dir die Regierung irgendwie $100,000 rüberschiebt, dann kannst du deinen Laden auch gleich zumachen in der Größe. Ja, die hatten es ja auch so komisch, die haben ja quasi Abos eingekauft irgendwie, so haben die denen das Geld gegeben. Das ist eine Versteuerungsmethode. Das ist doch auch super, oder? Kannst du dann irgendwelchen Schülern oder Studenten geben, die dann wiederum irgendwie die richtige Meinung lesen. Ist doch toll. Und auf der anderen Seite, das ist ja ein ewiger Kreislauf. Wir sehen ja nur die mediale Spitze dieses Eisbergs sozusagen. Wir wissen ja ganz genau, dass das nicht nur die Medien sind, sondern dass das ein sich selbst erhaltender Kreislauf aus Medien, Akademia, Politik und Ähnlichem ist, der wiederum auch die Quellen schafft, die entsprechenden Experten einlädt, die dann wieder die richtigen Quellen zitieren, was dann wieder einen Quelleneintrag irgendwo gibt, dass der Experte gesagt hat, dass Quelle A genau richtig liegt, da drin Gamergate als fiese Harassment-Kampagne gegen Frauen zu bezeichnen. Sie bauen ja dieses wie so ein Spinnennetz und irgendwann können sie in der Mitte sitzen und sich halt von den Fliegen ernähren, die reinfliegen. Mit ihrer eigenen NGO. Super. Läuft. Also, ich habe ein interessantes, wer war das? Ich glaube, Sargon, genau. Ich habe seit langem mal wieder ein Sargon-Video gesehen, weil ich es lustig fand, weil er meinte irgendwie, wir hätten gewonnen. Aber er kam dann auch irgendwann zu dem Punkt, doch bitte nicht zu glauben, man könnte sich jetzt zurücklehnen und das alles feiern und sagen, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist die böse Hexe tot, jetzt können wir alle tanzen gehen, sondern wir müssen aufpassen, weil die gehen zwar in ihre Höhlen in den Universitäten zurück, aber sie werden nicht verschwinden. Es gab da schon auch irgendwelche Gerichtsentscheide, die gesagt haben, nee, so geht's nicht, 10.000 Leute auf der Straße sitzen einfach. Kann ich nicht mehr verstehen, wenn es da irgendwelche um Arbeitsverträge oder sowas geht. Geht es vielleicht auch in Amerika nicht ganz so einfach. Aber einfacher als hier. Aber einfacher als hier, ja. Und wahrscheinlich die Großteil trotzdem irgendwie den Hut nehmen müssen. So. Ja. Ich meine, hier haben wir ja sogar irgendwelche Öffentlich-Rechtlichen, die sich einklagen, dass ihre Beiträge erhöht werden und lauter so Dinge. Also. Ja, auch nicht schöner. Und irgendwelche Verfassungsrechtsurteile zu Arten und Weisen, wie man Klimapolitik gefälligst zu machen hat, von Leuten, die keine Ahnung davon haben. Deutsche Umwelthilfe. Oh. Ja, Alexander Wallasch ist ja auch jemand, der schon länger sozusagen alternative Medien macht oder wie auch immer man das nennen will, einen Blog betreibt, wo er seine politischen Ansichten bespricht und die aktuellen Geschehnisse. Wenn er jetzt, sagen wir mal, 3 Stunden am Sonntag irgendwie seinen Kram streamen würde, das wäre vielleicht ähnlich, keine Ahnung. Macht mir auf jeden Fall ein bisschen Angst, was hier passiert ist. Gestern erhielt ich einen Drohbrief der Niedersächsischen Landesmedienanstalt als Einschreiben. Der Angriff kam überraschend, aber nicht unerwartet. Jedenfalls gemessen an der politischen Lage und dem rasanten Reichweiten- und Leserwachstum von alexander-wallasch.de. Die Niedersächsische Landesmedienanstalt droht alexander-wallasch.de in einem 7-seitigen Drohbrief mit der Einleitung kostenpflichtiger förmlicher Verfahren vom Team Regulierung. Teamregulierung, Alter, was habt ihr gemacht? Bekifft Brasil geguckt oder was? Das war so kumpelhaft, ne? Komm doch mal in unser Teamregulierung rein, jetzt zeigen wir dir mal was. Oh. Die will man einleiten, wenn wir nicht bis zum 10. März 2025 weit über 3000 Beiträge vollständig durchsehen und selbst zensieren, beziehungsweise diese Beiträge ganz löschen, weil die Durchsicht zeitlich nicht zu schaffen ist. Bitte sacken lassen. 3000 Beiträge entweder selber zensieren oder gleich löschen. Dabei setzt man, so heißt es höhnisch in einem Schlusssatz, auf die Kooperationsbereitschaft der Anbieter mit der Bitte um Selbstlöschung. 4 Beispiele aus dem Angebot von alexander-wallasch.de wurden für die Behauptung einer Verletzung der Sorgfaltspflicht exemplarisch aufgeführt. Die Vorwürfe lauten hier pauschalisierte Behauptungen über syrische und afghanische Migranten, von denen wir behauptet haben sollen, diese neigen zur Gewalt. Dafür seien von uns keine Quellen und Beweise geliefert worden. Jetzt wird es mir ein bisschen kalt um die Füße und ich habe auch das Gefühl, die Landesmedienanstalt hat noch nie ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Hand gehabt zu dem Thema. Aber gut, macht mal weiter. Auch sei der Text negativ generalisierend über Migranten und könne daher als diskriminierend angesehen werden. Globales Migrationsabkommen, ihr könnt ihr trapsen. Einer der Punkte im Global Compact for Migration war, ja, dass Medien dazu angehalten werden, nur noch positiv über Migration zu berichten. Hallo, Niedersächsische Landesmedienanstalt. Ja. Komisch. Ein weiterer Vorwurf. Wir hätten Bilder veröffentlicht, die Impfschäden zeigen, ohne dass diese bewiesenermaßen als Impfschäden auszuweisen. Es gäbe keine Belege für einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Impfschaden. Auch hätten wir keinen Experten befragt, der eine Abwägung von Sicherheiten und Risiken der Impfungen vorgenommen hat. Der Artikel sei geeignet, die Leserschaft unnötig aufzuwühlen und unbegründete Befürchtungen zu erwecken. Aha, lol. Im Jahr 2025. Wie viele Artikel vom ARD und ZDF und Spiegel und Süddeutsche und so werden jetzt gelöscht? Doch wohl jeder Artikel. Nee, die haben das ja alle ordentlich recherchiert. Ja, hier jeder Artikel Kahane über irgendwelche, hallo, jeder Artikel über irgendwelche Incels oder so muss das gefälligst gelöscht werden. Da werden irgendwelche Ängste geschürt. Ohne mit einem Experten zu sprechen, der sagt, dass es auch genügend Leute gibt, die keinem was tun. Also. Noch ein Angriff. In einem Text sollen gefehlt haben konkrete Quellen oder verlässliche Belege für schwere Vorwürfe wie Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Körperverletzung und Messerangriffe, namentlich aus der Gruppe der Zuwanderer. Was ist das Ziel der Zensoren ohne valide Rechtsgrundlage? Artikel bei Wallach, die ich nicht schön schreibe? Übermorgen weitere Zensurwünsche? Und irgendwann ist es dann sinnvoller, in guter deutscher Tradition Artikel vorher einzureichen, wenn man auf der richtigen Seite sein will. Es gibt 14 Landesmedienanstalten. Mittlerweile wird hier bereits mit einer künstlichen Intelligenz zur Zensurkontrolle gearbeitet. Sichtbar ist das beispielsweise auf der Webseite der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt. Dort heißt es, dass im Auftrag der Medienanstalt NRW entwickelte Tool Kiwi werde zwischenzeitlich von allen 14 Landesmedienanstalten in Deutschland genutzt. Nordrhein-Westfalen fasst seine Begeisterung über diese automatischen Zensursysteme so zusammen. Dabei zeigen wir, wie gut und effizient die Zusammenarbeit von Behörden, ergänzt durch den Einsatz moderner Technologie, funktionieren und Wirkung entfalten kann. In diesen Zeiten ist wirksame Rechtsdurchsetzung auch mit Hilfe der modernsten technischen Hilfsmittel nötiger denn je. Wir müssen illegale Inhalte im Netz konsequent bekämpfen. Die Landesanstalt für Medien NRW und die Landesregierung ziehen hier an einem Strang. Mit der Reichsschrifttumskammer, möchte man hinzufügen. Was für eine Wirkung hat diese Rechtsdurchsetzung genannte Zensur? Das betroffene Portal und die betroffenen politisch markierten Journalisten müssen Zeit und Geld aufwenden für die Abwehr dieser politischen Zensur. Es entsteht ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden. Bereits mit Zustellung der Einschreiben werden unterbewusste Selbstzensurmechanismen ausgelöst oder wahlweise eine Radikalisierung. Allerdings besteht keine Notwendigkeit, sich gegenüber solchen politisch motivierten Zensuranwürfen überhaupt zu rechtfertigen. Es reicht aus zu sagen, das geht euch einen feuchten Dreck an. Denn freier Journalismus ist keine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Wo sind die Urteile zu diesem Thema? Es gibt sie schlicht nicht. Es wird im Gegenteil höchste Zeit, den Landesmedienanstalten einen Fragenkatalog zuzusenden, den diese zu beantworten haben über ihre verfassungsfeindliche Arbeit, darüber, wie viele solcher Drohbriefe sie herausgeschickt haben, über ihr Budget, über die Altersversorgung ihres Direktors und weitere Details mehr. Es ist an der Zeit, endlich öffentlich Antworten auf jene Fragen zu erzwingen, die Licht ins Dunkel bringen und die eigentliche Motivation hinter diesen politischen Zensurmaßnahmen aufdecken. Besonders dreist, deren eigenes Budget zwacken die Bürokraten von der Rundfunkgebühr ab. Die Landesmedienanstalten werden überwiegend aus diesen Zwangsabgaben finanziert. 160 Millionen Euro pro Jahr, überwiegend für nicht legitime Zensurmaßnahmen unter dem Feigenblatt des Jugendschutzes, tatsächlich für den Kampf gegen rechts. Derzeit erhalten die Anstalten insgesamt 1,8989% der durch den Rundfunkbeitrag erzielten Einnahmen. Davon werden zunächst 511.290 Euro an jede der 14 Anstalten als Sockelbetrag gezahlt. Die verbleibenden Mittel werden auf Basis der in den jeweiligen Ländern erzielten Einnahmen verteilt. Darüber hinaus existiert in einigen Bundesländern, etwa in Schleswig-Holstein, Hessen und Hamburg, eine Rundfunkabgabe, die private Rundfunkveranstalter zahlen müssen. Wir werden diese Perversion, Wokadrangsalierung und Politisierung maximal transparent machen. Für 1 Million Leser im Monat und für jene, die noch in täglich wachsender Zahl hinzukommen. Ziel muss es sein, die bundesweit koordinierten Zensuraktivitäten dieser öffentlich-rechtlichen Mafia, Anstalten öffentlichen Rechts, transparent zu machen. Wir werden sehen, welche Versorgungsposten dafür verantwortlich und sind und dafür, davon profitieren. Nur zur Erinnerung an eine alte gelbstichige Urkunde aus dem Jahr 1949. Dort heißt es unter Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt. Wenn diese politischen Anstalten es ernst damit meinen, sollen sie doch klagen, Artikel um Artikel, Satz um Satz, Wort um Wort, Silbe um Silbe. Aber auch hier ist die Frage schnell beantwortet, was es diese GEZ-finanzierten politischen Zensoren angeht, was engagierter Journalismus schafft. Einen feuchten Dreck. Nicht nur die niedersächsische Medienanstalt geriert sich als Wahrheitsministerium. Wir werden gemeinsam mit engagierten Lesern und Mitbewerbern zeigen, eure Auflösung ist klares Ziel. Niemand braucht euch. Ja, das ist echt das erste Mal, dass sie sowas rausnehmen. Man fragt sich vor allen Dingen, was ist denn mit dem Presserat? Den habt ihr auch normalerweise für solche Sachen. Aber das reicht dann wieder nicht, weil jetzt müsst ihr irgendwie über die Wahrheit da irgendwie richten oder wie. Und das mit dem Experten finde ich ja noch mit am lustigsten. Ich habe keinen Experten gefragt. Ja, es stimmt erst, wenn Amadeo Antonio sagt, oder wie? Ihr habt nicht Amadeo Antonio gesagt. Also gibt es auch keine Gruppenvergewaltigung, oder was? Also, ja, gute Frage. Ja, ich habe mal nachgeguckt wegen den 14. Also Berlin, Brandenburg und Hamburg und Schleswig-Holstein, die teilen sich jeweils eine. Mhm. Die anderen haben alle eine eigene. Bremen hat auch eine eigene. Ja, nur das kann die Zukunft der neuen Medien sein. Wir dürfen uns diese Behandlung nicht gefallen lassen und nicht darauf hoffen, dass es uns nicht so sehr trifft, vielleicht einen Mitbewerber, der noch kritischer ist. Wer sich auf die Spielchen einlässt, der braucht am Ende selbst eine KI, die ihm jene Artikel schreibt, welche die politische KI der Herrschenden lückenlos akzeptiert. Oder auf KI schreiben, KI generiert antwortet. Und dann sagt er nochmal, sie werden jetzt diesen Fragenkatalog zusammenstellen und an die Niedersächsische Landesmedienanstalt senden und werden weiterhin auf der Seite natürlich darüber berichten. Ich hoffe, dass er da was erreicht. Die haben sich ja extra die Gesetze so gestrickt, dass sie das so machen können und jetzt machen sie es dann auch so. Ja, inwieweit die Gesetze dann fest sind oder so, stabil sind, das wird das dann jetzt dann zeigen. Wie gesagt, ich drücke hinter die Daumen, aber ich da auch irgendwie, dass es anders kommen könnte. Er wäre nicht der Erste, der verschwindet, sozusagen. Hm. Ja, ist faszinierend. Also 3000 Artikel, ne? Mal eben durchsehen und zensieren. Ja. Kann man mal verlangen als Staat, soll man sich halt hinterher nicht mehr Rechtsstaat nennen. Und weil ich da oben das Kontrafunk-Banner sehe, haben wir dazu was? Die haben ja ihren Bankzugang verloren. Genau, Kontrafunk sagt sie, ihr Konto wurde gekündigt. Und das haben wir auch schon öfter gehört, dass alle möglichen Leute Probleme mit ihrem Konto haben. Das ist ja so als Volksbank oder so? Neue Masche. Und das geht ja aktuell, weil die Banken sind halt frei da, vertragsfrei, mit wem sie Verträge machen. Weißt du, was das für eine Bank war? Volksbank? Nee, das weiß ich nicht. Ich meine, eine Volksbank gelesen zu haben. Ja, das würde ich aber lieber genau wissen, bevor wir das irgendwie sagen. Ja, Volksbank soll auf jeden Fall CDU-nah sein und Sparkassen SPD-nah. So hatten sie es, glaube ich, mal Kontrafunk heute gesagt. Und sie haben jetzt nicht so ein Problem, wie es hieß oder wie es aussieht, haben sie behauptet. Also es gibt natürlich ein anderes Konto und so weiter. Es ist aber die Volksbank Pirna. Ja. Naja, es war. Jetzt sind sie woanders. Oh, selbst im tiefsten Pirna, wo Sachsen doch eigentlich so recht sein soll, da wird denen das Konto gekündigt. Unvorstellbar. Ja, aber es ist halt Teil, ich meine, dem einen kündigen sie das Konto, dem anderen sagen sie, guck mal alle deine Artikel durch, ob da nicht vielleicht was drin ist, wo du keine Quelle hast. Ja, ne? Geht. Wo du keine Quelle hast, ja. Ich würde sagen, meine Quelle sind Medienberichte. Also. Kann man nicht wie früher, Quelle YouTube. Einfach. Quelle YouTube. Ja, aber ich meine, zu irgendwelchen Straftaten kannst du das ja schon fast sagen, weil es gibt ja eigentlich jeden Tag Medienberichte. Ja gut, kannst ja auf die Messerinzidenzkarte verweisen, die gibt ja halt keine Aufschlüsselung nach Täter, aber dann kannst du wiederum auf die PKS verweisen. Und wenn du die Informationen korrelierst, ja, kannst du sagen, so PKS und so viel Messer. Ja, auch noch wahrscheinlich. Alarm, Alarm! Gender Studies, Alarm! Finde ich geil, dass der Artikel unter der Rubrik AfD läuft, weil die AfD will die Gender Studies natürlich zerstören. Die will die einfach kaputt machen, die AfD. Oh, 17 Minuten Lesezeit, jetzt aber sicher nachgeschwafelt. Die Paula Irene Villa-Braslavski. Ja. Nicht verwechseln mit Broflovski, das ist die Familie aus South Park. Die könnte wegen mir gerne aufhören, irgendwelche Professorengelder zu beziehen. Ja, die ist ja auch schon überall gewesen, ne? Und immer wieder. Ja. Und ja. Und sie erklärt nicht ihr Fach natürlich, sondern das Feindbild. Ne? Sie ist der bunte Hund der Gender Studies in Germany. Sozusagen. Frau Villa-Braslavski, in welcher Stimmung waren Sie, als Sie Alice Weidels Äußerungen gehört und Ihren Post geschrieben haben? Genau, Alice Weidel verkündet auf dem Bundesparteitag der AfD, dass sie die Gender Studies abschaffen und zuständige ProfessorInnen rausschmeißen will. Die Soziologin Paula Irene Villa-Braslavski postet danach auf LinkedIn, wer das lustig, abwegig oder lächerlich findet, hat die letzten 10 Jahre nicht aufgepasst. Ich bin so eine Gender Studies Professorin und ich rechne damit, dass genau das mir passiert. Und Sie, die das lesen, werden mitgemacht haben. Auf Neudeutsch, ich bin Sufi Scholl. Ich bin überall Opfer. Opfer. Genau, und dann wird sie gefragt, in welcher Stimmung waren Sie, als Sie das geschrieben haben? Ganz offensichtlich geschmeidig und gelassen, wie immer. Nee, ich war betroffen, wütend und zerknirscht. Es war dieser brachiale Ton. Ich hatte sofort meine KollegInnen vor Auge. Viele von denen neigen leider dazu, solche Sätze wegzulächeln. Die wenigsten Menschen können nachvollziehen, wie direkt Aussagen wie die von Alice Weidel manche unserer AkademikerInnen treffen. Dieses mangelnde Verständnis gerade in der Wissenschaft macht mich kirre. Es erinnert mich manchmal an Hannah Arendt. Nicht die Taten unserer Gegner sind das Schlimmste, sondern das, was unsere Freunde zulassen. Woher kommt die Tendenz, solche Angriffe wegzulächeln? Viele Menschen in der Wissenschaft haben noch nie so existenzielle und direkte Angriffe erlebt und sind bisher von Shitstorms verschont geblieben. Sie denken, diese Dinge passieren ernsthaften Wissenschaftlern doch nicht. So etwas entzündet sich ja oft am Forschungsthemen. Gender, Umwelt oder Klima, Migration, Virologie oder Tierexperimente sind typische Trigger. Dazu ist die Sichtbarkeit entscheidend, genauso wie Geschlecht und Herkunft. Frauen sind nach wie vor deutlich häufiger betroffen, besonders wenn sie als migrantisch wahrgenommen werden. Ne? Und so geht das in einer Tour. Ja, aber echt runterbeet. So geht das in einer Tour. Seit 10 Jahren kennen wir das schon. Ja, damals die Gender-Mainstreaming-Strategie von Bettina Röhn im Cicero oder ein polemisches Buch des damaligen FAS-Redakteurs Volker Zastrow im Manufaktum Verlag. Ja. Wenn du dir echt so genau alle deine Gegner merken kannst. Ja, dann und dann noch Gamergate, ne, vor 10 Jahren. Wirklich Einstein war dann aber die Zeit ab 2015. Ab Donald Trumps ersten Vorwahlkampf in den USA. Trumps Populismus hat eine globale Lust an der Verächtlichmachung von Eliten, Wissenschaft und Intellektuellen befeuert. Und das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine dumme Lüge, weil... Ja, das ist halt so, ihr seid keine Wissenschaftler, ihr seid keine Intellektuellen. Ihr seid linke Theoretiker, die einen Weg gefunden haben, ihren Marsch durch die Institutionen wissenschaftlich zu verbrämen und zu sagen, hier, das ist für Utopia, was wir machen, geh weg. Das ist alles. Und es hat wirklich... Und ihr seid jetzt 10 Jahre damit marschiert und immer mehr Leute sagen, guck mal, die sind in Wirklichkeit nackt. Die haben gar nicht diese prächtigen Kleider an, von denen die da reden. Und das ist euer Problem und nicht das Problem von Eliten, Wissenschaft und Intellektuellen. Und sowieso verächtlich machen von Eliten. Das hat der Hofnarr gemacht am Hof des Königs in Camelot. Und das haben früher sogar Kabarettisten gemacht, bevor sie dazu übergegangen sind, die Regierungsparteien zu filatieren wie nichts Gutes. Das war immer schon so. Und es hat überhaupt wieder gar nichts mit Rechtsruck oder anders irgendwas zu tun oder Trumpf. Sich für Elite zu halten, ist das schon auch ein bisschen vermissen. Ne? Erinnern Sie sich an Ihre erste Hassnachricht? Nicht mehr wörtlich. Für mich fing es etwa 2008 an, als ich nach München zog. Seitdem bekomme ich kontinuierlich mal mehr, mal weniger Beschimpfungen und manchmal Drohungen über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Auch handgeschriebene Briefe, gern von Oberstudienräten. Sie schreiben in vielen Variationen, ich sei hässlich, dumm oder ungeeignet, Kinder zu haben. Manche Nachrichten waren obszön und gewaltandrohend, manche antisemitisch. Manche sind auch bei der Staatsanwaltschaft gelandet, dankenswerterweise mit Erfolg. So geht's, guck mal. Da will ich ja wirklich mal eine Lanze für Paula Irene brechen. Wenn jemand antisemitisch, obszön, gewaltandrohend zu einem Punkt ist, dass das strafbar ist, dann geht man zum Gericht und sagt, der hat antisemitische Dinge über mich gesagt und da fühle ich mich verletzt und dann wird das. Aber der Großteil der Briefe wird er wohl wahrscheinlich normal argumentiert haben und so weiter, da sagt sie nichts zu. Ne? So. Einfach. Die Gender Studies sind seit langem zu einer Chiffre gewordenen Begriff, auf den alles Mögliche projiziert wird, ohne dass wirklich etwas Konkretes, faktisch Wahres oder argumentativ Redliches gesagt wird. Ja, warum sollen wir es anders machen als ihr? Das ist genau wieder euer Modus operandi. Projizieren ohne Konkretes oder faktisch Wahres oder argumentativ Redliches. Genau das, was eure Seite seit 10 Jahren macht, seit ihr Oberwas habt. Und es gab die Woche ein interessantes Video von dem, ich glaube, Fake Wizard oder wie heißt er auf YouTube, und der Arch Warhammer oder Arch nur noch hat darauf geantwortet. Da ging es darum, ist Gatekeeping eine gute Sache oder nicht? Und der Typ hat halt gesagt, ja, man muss auch bedenken, das sind ja auch Menschen und man, die haben auch Gefühle und überhaupt sowieso. Und der Arch hat die ganze Zeit gesagt, nein, ich freue mich, wenn die leiden. Aus dem Weg. Wenn du irgendwie Mitleid hast, dann geh mir aus dem Weg. Ich will, dass sich kulturell was ändert. Und ich habe das Momentum und deswegen tue ich das jetzt. Und so sehe ich das auch. Es tut mir nicht besonders leid, wenn ihr vom Zug überfahren werdet. Rein metaphorisch natürlich, der gerade durch die Gesellschaft mit hoher Geschwindigkeit fährt. Also da als letztes. Und dann so Sachen... wie aktivistisch oder politisch darf oder soll Wissenschaft sein? Soll sie nützlich sein? Wie sehr ist Wissenschaft Teil der Gesellschaft und des Politischen? Nützlich ist schon mal gut, ne? Nützlich. Wie sollte sie dazu auf Distanz gehen und wie macht man das? Ist nicht jede Wissenschaft abseits der Mathematik jedenfalls aber immer auch Teil von normativen Deutungen und Vorannahmen? Ist das ein Problem oder undramatisch, weil wir Methoden haben, das zu kontrollieren? Sind BWL oder VWL wirklich frei von Ideologie? Und natürlich gibt es auch kritikwürdige Aspekte in den Gender Studies. Manchmal wirkt das Feld zu selbstgerecht und manchmal finde ich uns auch zu aktivistisch oder zu ungenau. Upsi. Am Ende bist du schon auf dem Rückzug. Schon so ein bisschen Flanken decken, Rücken decken und langsam an den Rand des Schlachtfelds zurückziehen, damit man hoffen, dass keiner sich erinnert. Das wird so viele Leute werden in nächster Zeit sagen, ich habe das schon immer kritisch betrachtet mit dem Gender. Das wird ein Riesenspaß werden, sie immer wieder daran zu erinnern, dass genau das Gegenteil der Fall war. Interessanterweise, also Gender Studies als Feindbild. Interessanterweise kommen Hass und Polemik aus zwei Richtungen. Einerseits wird mit dem Begriff Gender Studies eine Art realsozialistisch DDR-sowjetische Staatskontrolle assoziiert. Wissenschaft als totalitäres Umerziehungsprogramm. Andererseits wird der Begriff als Symbol für eine verwahrloste Wohlstandsdekadenz des kapitalistischen Westens gesehen, als Ausdruck der entmännlichenden Verweichlichung, also etwas Künstliches, Fremdes, Elitäres. So stellen es etwa Wladimir Putin und Viktor Orban dar. Vielleicht trägt diese Wahrnehmung zu dieser Wahrnehmung bei, dass der Begriff selten in die Landessprache übersetzt wird, nicht in Polen, nicht in Italien, nicht in Ungarn. Auch in Deutschland wird vielfach von Gender Studies statt Geschlechterforschung gesprochen. Dadurch lässt es sich noch mehr als etwas von außen aufgestülptes Rahmen, etwas von denen da oben aus Berlin oder Brüssel. Fundamentalistische christliche Diskurse verstärken die Ablehnung. Dort wird Gender als Missachtung der Schöpfung gesehen. Nur bei den Christen? Ich frage nochmal so. Weil irgendwie fehlt mir da was, Frau Villar-Vlaski. Nur Christen lehnen Gender Studies ab. Ist das so? Nur christliche Fundamentalisten lehnen Gender Studies ab. Und es gibt natürlich haufenweise dann noch mehr Zeug. Über Findet Nemo und dass der Vater von Nemo ein caring Vater ist. Wo kommt Gender Studies, der Begriff her? Nur 0,4% aller Professuren sind Gender Studies Professuren, 173 nur von 50.200. Und dann fragen sie, in den USA hat Trump ja dann verkündet, dass es nur noch zwei Geschlechter geben wird. Was haben sie dazu von ihren KollegInnen in den USA gehört? Es gibt den letzten Buch Verwirrung, ersten Protest. Ich kenne Forschende, die die USA aus Sorge verlassen haben, oder gerade nach Alternativen in Europa suchen. Trumps Dekrete müssen sich zwar erstmal rechtlich bewähren, vieles ist Symbolpolitik, trotzdem öffnen sie Räume für Kontrolle, Überwachung und Bullying, besonders auf dem Campus oder in Schulen. Das haben ja die Woken nie gemacht, die ganze Zeit, ne? Leute gebullied oder ausgegrenzt und so. Solche Maßnahmen verstärken gesellschaftliche Spannungen, ohne dass sie zentral gesteuert werden müssen. Seminargruppen oder Nachbarn fangen an, sich gegenseitig zu überwachen und zu denunzieren. Also so, wie ihr das mit euren Leuten gemacht habt und der politischen Gegenseite. Ah, interessant, interessant. Ja, und sie will unbedingt halt irgendwie zeigen, wie toll Gender Studies sind und Leute irgendwie dafür begeistern und queere Personen und überhaupt. Es geht nicht darum, nur empört zu sein oder uns mal wieder als die kritischsten und klügsten darzustellen. Wir müssen der Gesellschaft klar machen, politische Angriffe auf die Wissenschaft, auf ProfessorInnen, Forschungsfelder oder Institutionen sind Angriffe auf die Grundprinzipien einer pluralen, rechtsstaatlichen Demokratie. Ja, nee, weil Homöopathie ist Unsinn und Flacherdenkunde ist auch Unsinn. Ja. Präastronautik, sage ich mal, mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Und wir fördern die Sachen dann aus gutem Grund nur sehr selektiv. Ja, sie zeigt halt nur aufs Außen und die Probleme, weswegen die Gender Studies abgeschafft werden, liegen in seinem Inneren, ne? Würde ich mal so sagen. So. Es ist nicht so, dass es aus Feindschaft entstanden ist. Es ist einfach Blödsinn. Es ist einfach nicht genug Inhalt in dem Fach. Und auch nicht genug Nutzen irgendwie. Aber die RTL, das Tolle ist doch, dass es so interdisziplinär ist und überall reingeht, ja, und überall seine Haufen hinmacht, damit es überall gleich, ja, scheiße stinkt. Ja. Ja, es ist. Tut's ja auch mittlerweile. Es ist sich selbst totalisierend, wie man sagt. Na, also. Es steht ja nie die Frage irgendwie, wo ist wenig Sexismus oder so, oder wie kriegen wir das kleiner oder irgendwas. Es ist ja immer nur überall maximal und die Lösungen sind dann zufälligerweise immer wieder beim guten alten Karl Marx zu finden, so wie ja die Beauvoir da schon gesagt hat, dass das Eigentum, ne, das ist im Endeffekt schuld, warum die Männer schlecht zu den Frauen sind, und wenn es das alles nicht gäbe, dann wäre auch alles gut. Und was haben, wie ist Ihre Vorstellung, dass Uk und Grunk sich damals einen Speer und eine Frau geteilt haben, oder was? Und irgendwie bei der Mammutjagd haben sie abwechselnd mit dem Speer geworfen, oder was? Und waren froh und fanden das ganz toll. Das war auf jeden Fall kein Eigentum, weil, keine Ahnung, haben sie von der Natur geschnitzt, den Speer. Der gehörte niemandem. Ja, aber Uks Speer war halt viel besser geschnitzt und Grunks Speer war so krumm und hat nie getroffen. Ja, das war und dann hat Grunk halt einfach Uk totgeschlagen und gesagt, ja, Umverteilung. So ja. Sind die Linken in die Welt gekommen damals. Ja, Pauline Dingsbums, Illa, Ulla, Villa, Pawlowski. Pawlowski. Ja, das ist ein Video, das werde ich aber nicht vorspielen, weil RTL immer gerne Content-ID macht. Und das ist quasi eine Fortsetzung. Wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal, diese Transfrau, die da sich bewirbt und dann verklagt. Die haben sie jetzt hier im Gericht und sie sagt, sie ist verpixelt, obwohl der Kommentator sagt schon so, sie ist verpixelt, obwohl sie ja hier nicht die Angeklagte ist. Also ist ja auch eher unüblich. Und sie meint dann so, ja, ich stehe ja nicht in der Öffentlichkeit und ich werde ja sowieso schon oft gehänselt im Bus oder so von Leuten und ich werde ja so diskriminiert und deswegen muss ich hier natürlich für mein Recht hier klagen. Und also das ist also wirklich so grotesk, dass sie zum Beispiel Beweise eingereicht hat, das Stellenangebot, was sie, oder die Absage, die sie eingereicht hat, das war nicht die Absage für, für diesen Fall, ist da durcheinander gekommen. Und nicht also, ja. Ja, irgendwann 200 Fälle führt, ne? Und die Anwältin war das, glaube ich, von der Gegenseite. Die hat halt gemeint, so, dass halt diese Bewerbung, niemand hätte die halt eingestellt, diese Bewerbung. Und das sei also total, totaler Quatsch, dass man sich da vor Gericht trifft und so. Aber das Problem ist halt, die Leute kriegen halt ständig, also so jemand wie sie bekommt halt trotzdem ständig Recht wegen irgendwelchen Formfehlern. Und das ist halt diese ganze Scheiße, die wir uns überlegt haben, die Leute vor Diskriminierung schützen soll. Und im Endeffekt nur dazu führt, dass jemand sagt, oh, du hast gesagt, Männer und Frauen dürfen sich hier bewerben. Und was ist mit mir? Formfehler, Diskriminierung. Na, zur Erinnerung, das war dieses dritte Geschlecht, wo man gesagt hat, ja, keine Angst, das ist ja alles total rational und vernünftig und so. Und das kann sich ja nicht einfach jeder irgendwie als drittes Geschlecht hier machen. Ja, jetzt haben wir ein Selbstbestimmungsgesetz gemacht, das kann das doch jeder und sich darauf berufen, dass er diskriminiert wird deswegen. Also. Ja, stimmt. Ja, und das ist alles oder so, also mit der Bezeichnung in den Stellenanzeigen oder wie? Ich meine. Nee, auch noch andere Sachen wie, ja. Es wurde nicht rechtzeitig an die Agentur für Arbeit gemeldet, okay. Dass diese Stellenausschreibung ist, da gäbe es wohl eine Verpflichtung. Also lauter so Formfehler halt. Wo man auch einfach sagen kann, das hat man vielleicht mal sich alles gut gedacht, aber man muss halt eben einsehen, dass es missbraucht wird und deswegen kann man das halt eben alles nur noch streichen und wegmachen. Und wenn, also meine Meinung wäre, dass man einfach sagt, wenn die Leute halt jemanden nicht anstellen wollen, obwohl er qualifiziert ist, dann ist es halt ihr eigenes Pech. Wenn die Leute da irgendwelche Vorurteile haben und das nur deswegen machen, dann ist es halt ihr eigenes Pech. Das ja, ist meines Erachtens nach die Sicht, die man einfach darauf haben sollte und fertig. Ja, solche Verfahren sind schon überflüssig, nämlich finde ich auch unnötig. Ja, aber es lohnt sich scheinbar sogar. Es ist mehr als nur überflüssig. Es ist eigentlich ein Riesenskandal aus meiner Sicht. Ja. Aber dass da auch niemand von diesen Leuten, die diesen ganzen Krempel irgendwie immer gefordert haben und es ist ja eigentlich jetzt auch nur immer, wenn diese Sachen nicht das gewünschte Resultat von 50-50 oder weiß nicht was bringen, dass sie sich dann ja auch einfach immer nur hinstellen und sagen, nee, also die Diskriminierung, die passiert ja auf jeden Fall und wir müssen ja nur noch mehr Möglichkeiten schaffen. Ja, am besten an dieser Stelle auch wieder irgendeine KI einführen, die Stellenangebote vorher prüft oder so. Und am besten noch verbandsklagerecht, dass du noch nicht mal eine Transfrau brauchst, die den Kram in Anspruch nimmt, sondern irgendwelche Profis dann da irgendwie hast, die das machen aus Antrieb. Also. Ja, ich meine, solche Anforderungen muss man erstmal auch mal erkennen, ne? Wenn man da so drauf rumreiten will. Tja, erstaunlich. So einfach funktioniert. Das heißt, Anforderungen erkennen ist einfach eine Schweinerei, auch dass man die Leute dazu zwingt. Ja. Dass man die einfach dazu zwingt, in jedes Stellenangebot reinzuschreiben, männlich, weiblich, divers. Ob die Leute das jetzt sinnvoll finden oder nicht. Also. Einfach nur damit solchen Leuten hier Genüge getan ist. Es bringt wirklich. Und vor allem, wenn wir es in jede Anzeige schreiben müssen, können wir es auch weglassen. Ja, theoretisch schon, ja. Also ich meine, es ist eigentlich schon bescheuert genug, diese männlich-weiblich Doppelnennung, aus meiner Sicht, weil ja nun mal die deutsche Sprache so nicht funktioniert. Wir haben halt nun mal ein generisches Maskulinum. Ja, nötig ist es nicht. Aber irgendwelche Juristen, die erfinden dann da einfach irgendwelche Benachteiligungen und es gibt genug Politiker, die sich damit profilieren wollen, weil wir ja Gerechtigkeitskämpfe hier austragen und das Resultat davon ist dann sowas hier. Da hast du eine ganze Firma mit lauter Leuten, die da arbeiten müssen, dass das Geld da rankommt und die da über Wasser bleiben und du hast solche Leute hier, die da einfach nur von profitieren, dass diese Menschen sich nicht von früh bis spät mit der aktuellen politischen Lage hier irgendwie befassen und nicht von vornherein zu Kreuze kriechen, irgendwelchen dummen Ideen, die wir hier haben. Ja, die überbordende Bürokratie dann auch noch ausnutzen im Prinzip. Und das ist dann sogenannte Diskriminierung. Und da kriegen solche Leute dann ja auch noch recht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in einem konkreten Fall so war, aber die hat auf jeden Fall schon häufig recht bekommen. Und wie gesagt, immer nur wegen so Formsachen. Ja, eigentlich müsste jeder selber wissen, was er für Mitarbeiter sucht und dann dementsprechend ausschreiben, aber ja, ist nicht gestattet. Klemmbausteine, beliebtes Thema. Hier wird es aus irgendeinem Grund Lego genannt, aber es gibt ganz viele verschiedene Hersteller, wie ihr sicher auch schon vom Held der Steine wisst. Und hier haben wir ein Wissenschaftsmuseum, das Lego-Steine ausstellt. In Großbritannien, ich suche gerade den Ort, aber es steht hier gar nicht. Wahrscheinlich in London oder so. Lego kann anti-LGBT sein, sagt das Wissenschaftsmuseum. Und zwar, weil man, wenn man die anguckt, die Steine das Gefühl kriegen könnte, dass Heterosexualität die Norm ist. Weil Lego-Steine sind männlich und weiblich und man kann den Knubbel von dem männlichen Lego-Stein in die Öffnung von dem weiblichen Lego-Stein stecken, wenn ihr mir folgen könnt. Ja, so funktioniert ja Fortpflanzung. Man steckt es da rein und dann klebt man auf ewig zusammen, ob man will oder nicht. Bis zu jemand was anderes aus einem baut. So ist das. Es gibt keine Quelle es ist eine Anmerkung auf einem Schild in dem Museum und es gibt aber dort auf dem Schild keine Quelle dafür, dass irgendwelche Leute, sagen wir mal, erregt werden, wenn sie diese Steine zusammenstecken, weil sie dabei an die Vereinigung von männlichen und weiblichen Lebewesen denken müssen. Ja, das sind die Blüten, wohin das dann am Ende führt, wenn du zu lange Gender Studies studiert hast, dann fängst du an, überall diese Dinge zu sehen und dann denkst du dir, oh Gott, alles ist heteronormativ und everything is sexist, everything is racist and I have to point it all out. Ja, es gibt natürlich auch weitere Exponate in dem Museum, unter anderem eine Ausstellungsstück über eine Transfrau, die eine Spitfire geflogen ist im Zweiten Weltkrieg, weil da war die Person noch ein Mann und später hatte sie eine Transgender-Operation. Also eigentlich ist der Mann das Flugzeug geflogen, hat sich nichts geändert, aber man hat halt trotzdem was aufgestellt. Dann irgendwelche Hühner, wo darauf hingewiesen wird, dass der Forscher, der irgendwelche Chromosomen bei denen irgendwie nachgewiesen hat, halt auch irgendwie queer war. Also ganz wichtige Informationen, die man auch noch... Ich meine, wie oft habe ich mich schon gefragt, da steht man vor so einem Gerät wie das Foto vorhin aus Holland und weiß nicht mal, was das macht. Und was man auch nicht weiß, ist der Typ, der das gefeilt hat irgendwie oder geklöppelt. Ist der schwul gewesen oder lesbisch oder vielleicht ein Transmensch? Weil das interessiert mich dann auch total, wenn ich so einen Gegenstand sehe aus der Vergangenheit, zu wissen, ist diese Person in irgendeiner Form Teil der LGBTQABCDEFG-Community. Inzwischen haben sie eine Sache abgebaut. Das war ein Ausstellungsstück, wo die Reise von Transmenschen beschrieben wurde. Und dort hat man wirklich die Reise eines Transkinds mit der Heldenreise nach Joseph Campbell gleichgesetzt. Also diesem Monomythos von dem Jungen oder dem Mädchen, das loszieht, um das Böse zu besiegen, zu bewundern in Sachen wie Star Wars. Ja, genau. Und das hat man dann doch abgebaut, zusammen mit dem Fake Penis, den man da ausgestellt hat und diesen Binden, mit denen Mädchen sich die Brüste wegbinden können. Das war dann wohl doch ein bisschen viel. Aber wenn ihr euch beeilt, könnt ihr dann im Juni auch an den Führungen extra für den LGBTQ-Month im Science Museum teilnehmen. Da erfahrt ihr noch mehr darüber, welche eurer Lieblingswissenschaftler es manchmal auch am gleichen Ufer mochten. Zwinker, Zwonker. Wenn es das ist, was eure wissenschaftlichen Interessen so ausmacht. Ja, oder Klemmbaustein, je nachdem. Kauft keine Lego-Sets, kauft günstigere Sets von Alternativanbietern. Es gibt da die blaue Alternative aus Deutschland, aber das gibt wieder politische Verwicklungen, wenn wir Werbung für die machen. Oh. Apropos Werbung machen. Ich kann nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen, ey. Das verursacht mir körperliche Schmerzen. Das hier ist ein Werbeposting vom Spiegel, überschrieben mit "Ich bin der Robert". Der Kanzlerkandidat Robert Habeck wird im Wahlkampf der Grünen als menschliche Alternative für Deutschland präsentiert. Weil ohne Robert sind wir alle Unmenschen, ist ja klar, ne? Aber wer ist dieser Mensch eigentlich? Unterwegs mit einem Rastlosen. Und ich lese nur meinen ersten Absatz vor. In einer Januarnacht, ganz am Anfang des Jahres, muss Robert Habeck in Hamburg den Bahnsteig wechseln. Der letzte ICE nach Berlin fährt heute auf einem anderen Gleis ab. Es ist nur eine kurze Strecke, Treppen rauf, Treppen runter. Aber es wirkt von außen, als passiere auf dem Hamburger Hauptbahnhof etwas sehr Bedeutsames. Das liegt sicher daran, dass es spät ist. Daran, dass Habeck von einem Tross Sprechern, Kamera, Männern, Fotografen, Social Media Leuten und Sicherheitsbeamten begleitet wird. Daran, dass er nur einen Anzug anhat, obwohl es ja sehr kalt ist. Es liegt an seinem ernsten Gesichtsausdruck. Es liegt daran, dass er sich bewegt, als wolle er nicht nur zum Gleis 13, sondern in die Zukunft. Boah, von mir hat schon in den Mund gekotzt. Oh, Scheiße, ist das eklig. Oh. Oh. Es liegt am Wahlkampf, der gerade begonnen hat. Robert Habeck hat sich für das Motto Zuversicht entschieden. Ja, sicher. Alter. Alter Schwede. Es liegt, als wolle er nicht nur zum Gleis 13. Man kann es sehen, wie so in The Rock oder so, weißt du, wie er so in Zeitlupe mit seinen Leuten da diese den Bahnsteig entlang sprintet, so ganz dynamisch mit wehenden Haaren. Ja, wahrscheinlich ist es hier wie heißt der hier, von Superman und Watchmen und so. Nee, der Regisseur, der meinte Zack Snyder. Zack Snyder, genau. Ja, genau. Ach Gott, Zack Snyder, aber warum bist du noch vom richtigen Weg abgekommen? Als Kanzlerkandidat kriegt er 20%, habe ich gelesen. Das ist eine Umfrage. Also. 20% von der Macht, oder wie? Er ist über seine Partei, ne, von der Umfrage halt. Also. Nach Beliebtheit, meinst du? Ja, sozusagen, ja. Genau. Wenn sie ihn direkt wählen könnten. Hat man wahrscheinlich wegen der kurzen Anreisezeit nur in Berlin gefragt. Ich habe mal in Hannover den Trittin gesehen, wie er mit seinen Bodyguards in die CE gestiegen ist nach Berlin. Das war jetzt aber nicht magisch oder so. Nicht so wie hier, wo man offensichtlich, vor allem der Atem stehen bleibt für einen Moment, wenn man diese der Zukunft zugewandte Dynamik erleben darf. Und dann ging er zum Bahnhofsklo. Achso. Zwei Ballistos und eine Brezel. Es gibt noch Ballisto. Kein Getränk? Oh. Ja, so ein langer Bericht. Oh Gott, diese Fotos, ey. Mit Strickpullover im Wattenmeer. Oh, yes. Der Wind und der Horizont. Ja, Heinrich, dann hängen hier wieder diese Kinderbuchautoren von Berlin rum. Alter, nee, wir haben schon überlegt, ob wir dem ein paar Betonschuhe in den Watt stellen sollen. Überall die Kameraleute und diese hässlichen Pullover, die der trägt. Oh, das Mann. Ist unerträglich. So spontan das Foto. Oh ja. Und so dynamisch, dass sie verschiedene Nachnamen haben. Das steht dafür, dass Frauen auch Rechte haben. Finde ich cool. Oh, ich will den. Später frage ich ihn, ob ich ihn für eine Reportage eine Zeit lang auf seinem Weg nach oben begleiten dürfe. Nach wo? Nach wo? Nach was? Nach oben. Nach oben. Wo wir können Stock es ausprobieren, ist. Sagt ein er. Ein Mann will nach oben, oder was? Nee, lass mal. Ey, ich bleib lieber unten. Wir können es ausprobieren, ja. Und wir verabredeten uns in einer Kreuzberger Kneipe. Hilfe! Das war ein schönes Foto. Ja, der Heiland berührt ihn da gerade. Er ist ja der Heiland. Wieso? Meinst du, er berührt sich selbst oder was? Bei der Veranstaltung Frauen 100. Oh ja. Einmal durchatmen, ne? Dann wie er in der Kraft der Frauen praktisch sich auflädt. Na, guck mal, und dann gleich noch ein Naturschutzgebiet. Das ist doch wunderschön. Das ist ungefähr so schön wie im Küchen. Dass der auch so viel Zeit für alles hat. Hilfe, was eine Orgie hier. Ach, der ja. Film heißt Following Habeck und ist ein großartiges Politikerporträt. Das ist sehr cool. Boah, ey, wie tief steckst du? Oh Gott, können die nicht vielleicht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufmachen, diese Mioskas und diese ganzen Journalisten, die den anschmachten und sich da gegenseitig diese Berichte schicken? Warum müssen wir das lesen? Das ist zu lang wahrscheinlich. Ich bin immer noch am Scrollen. Ja, rufen die Menschen im Saal, die Menschen jubeln. Von den eigenen Worten, ja, sonst auch keiner mehr. Seine Frau Andrea, warte mal, das finde ich interessant. Seine Frau Andrea Paluch lässt die Romanheldin von zwischen den Jahren sagen, mein Mann war eitel in einer Weise, die mich beeindruckte. Ein ganz und gar durchschnittlicher Typ machte das, was er machte mit Inbrunst, die ihn von anderen abhob. Und je mehr er beim Publikum ankam, desto besser wurde er. Man konnte zusehen, wie seine Selbstsicherheit sich entwickelte, sie ihm zugesprochen wurde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jemand mit keinem Selbstbewusstsein besäuft sich am Jubel der Klaköre und glaubt dann, er wäre kompetent. Das ist keine gute Voraussetzung für eine Politikerkarriere. Ja, aber das war jetzt in my humble opinion. Buch, oder? Ja, aber. Romanheldin. Erzähl mir mehr. Ich lass dich alleine. Haken wir uns unter. Ein Porträt. Oh, dieses Buch. Ja. Yes, mein Lieblingszitat von Kubicki aus den letzten Wochen. Dummheit ist keine Gerechtigkeit, Robert. Gedanken verloren, Ausschuss. Das ist ja auch so ein schlecht gestelltes Bild. Ne? Ja überhaupt Wahlkampffotos in Auschwitz zu machen, ist so Ist das unappetitlich. Was ist das für eine fette Story? In der gleichen Woche, in der er dieses Bild hier macht, macht er ein Foto in Auschwitz. Ganz bedeutungsschwanger von hinten. Ich finde es unangenehm. Ich finde, man sollte da gar keine Wahlkampffotos machen. Und schon gar nicht inszenierte Fotos. Da bist du nicht besser als diese ganzen dummen Kinder, die da Selfies machen. Ja. Oh, wow, was für ein neuer Guss hier. Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Ja gut, ne, aber ist auch wieder bezeichnend, dass sein, sein Gedicht hier von einem Kommunisten im Endeffekt kommt. Ja, und das fängt immer an mit du, du, du, immer du. Ich war besser als ich, das ist ja das, was wir hinkriegen. Aber es hat sowas von... Springen, Seil, springen in Köln. Die stärkste Kraft im Land, Zuversicht, alter Schwede. Oh. Das ist noch nicht vorbei. Das ist krass. Das ist echt vorbei. Wie diese Geschichte entstanden ist. Geh doch nochmal auf den blauen Block da zurück, das würde mich interessieren. Wer war das? Wer hat sich hier kompletto zum Alexander Oser? Das Problem ist, dass die Leute, die in so langen Schlangen auf Habeck warten, ja sowieso grüne wählen. Oh, schade, deswegen geht es auch nicht vorwärts. Ne? Ich biete für den NO sein, dass er jetzt einen braunen Ring um den Hals hat. Ne? Nun ja. Aber dafür war er direkt dabei. Und jetzt steht es ja vielleicht sogar. Im ICE von Berlin nach Hamburg. Er ist einer von denen gewesen, die in Zeitlupe hinter. Nein, auf die Zukunft. Von Gleis 13. Die Glückszahl 13. Das ist the Spanish Train that runs between Guadalquivir and Old Sevilla. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist die Downtown Train von Tom Waits. Das ist auch ein schöner Song. Mochte ich aber ganz ehrlich in der Rod Stewart Version lieber. Waits ist immer so ein bisschen postmodern. Simon, Dede, Aibi, mal wieder. Nicht wählen als revolutionärer Akt ist peinlich, gerade weil diejenigen, die unter rechten Parteien am meisten zu leiden haben, kein Wahlrecht haben. Fängt ja schon gut an. Ich denke, du meinst die Migranten, Simon. Nun ist es dir vielleicht neu, aber in keinem Land der Welt haben Leute, die von irgendwoher ins Land kommen, einfach Wahlrecht. Oder vielleicht gibt es das Land, ich kenne keins. Vielleicht Monaco, aber da muss man gleichzeitig auch wie viele Millionen hinterlegen, wenn man da hinzieht? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Ja. Genau. Linke, die erklären, dass sie jetzt nicht wählen werden. Zum Glück habe ich in den letzten Wochen erst wenige Statements dieser Art gehört. Doch langsam tröpfeln die ersten ein und wie sagen wir so schön, während den Anfängen. Das sagt ihr nicht. Das sagt ihr nicht hier. Gerade eure Berliner linke Blase toleriert das, was in Neukölln jeden zweiten Abend abgeht. Ihr guckt alle weg und ihr wehrt nicht den Anfängen. Das möchte ich schon mal zu Anfang deines Artikels hier sehr deutlich feststellen. Ich wähle nicht, denn ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich einer von diesen Parteien meine Stimme gebe. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Wie narzisstisch muss man sein, um angesichts des drohenden Faschismus zuerst an sein Spiegelbild zu denken? Der drohende Faschismus. Der Faschismus. Klar ist mir meine Stimme wichtig, die gebe ich nicht einfach so an irgendeine Partei ab. Da wählen ist doch keine Pflicht, aber wählen dürfen ist ein Privileg und ich kann und will über jede Person die Augen rollen, die es nicht nutzt. Ja, so viele Menschen, die hier leben, arbeiten, das Land mitprägen, haben nicht das Recht mitzuentscheiden, wer sie regiert, weil sie nicht den richtigen Pass haben. Ja, und sie haben die Möglichkeit, und zwar inzwischen sogar eine recht einfache Möglichkeit, diesen Pass zu bekommen. Und trotzdem ist es euch noch nicht genug. Warum sollte ein Ghana, der hier von unserem Geld lebt, die politische Landschaft in Deutschland mitbestimmen dürfen? Das, also schon mal von vornherein nicht. Also warum? Und selbst wenn er von seinem eigenen Geld lebt, warum lässt er sich da nicht einbürgern? Dann kann er das Wahlrecht ja haben. Aber wir können nicht die ganze Welt deutsche Politik bestimmen lassen. Das läuft so nicht, Simon. Wir geben nämlich damit einfach unsere Souveränität ab und das ist nicht geplant. Ja, genau, es ist ja auch irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel oder so. Und Kinder und Jugendliche, die von den Entscheidungen, die wir jetzt für diesen Planeten treffen, noch wesentlich länger betroffen sind, dürfen auch nicht wählen. Die Menschen, auf deren Köpfen und Rücken dieser rassistische Wahlkampf ausgetragen wird, dürfen nicht wählen. Aber irgendein Malte in Friedrichshain denkt, dass er linken Parteien einen Denkzettel verpassen kann, weil keines der Angebote auf ihn zugeschnitten ist. Er will abgeholt werden. Wie geil ist das denn? Natürlich ist es nicht irgendwie einer aus deinem Zirkel in Berlin, der sich darüber ärgert. Und es ist der linke Malte aus Friedrichshain. Aus Friedrichshain kommen doch eh keine Leute, die wirklich links sind. Also seien wir mal ehrlich. Aber es ist ja auch wieder typisch Malte, dass der jetzt sagt, er wählt nicht, weil keine Partei. Boah, ist das zutiefst von billigen Ressentiments geprägt, der Artikel heute. Simon, gefällt mir nicht. Du warst schon mal lustiger. Ja, und es gibt gute Gründe, keine Partei mit vollster Überzeugung zu unterstützen. Für viele ist der Gang ins Wahllokal eher ein Walk of Shame als eine Parade. Für mich ist das wie Joggen, macht keinen Spaß, aber unter Umständen lebensverlängert. Da fehlt ein Ist-Simon. Ich verstehe, wenn Menschen sagen, ich kann nicht ohne Bauchschmerzen Linke wählen wegen ihrer Außenpolitik. Oder die Grünen wegen ihrer Migrationspolitik und die SPD wegen der SPD. Aber wenn ihr nicht wollt, wenn ihr das nicht wollt, wollt ihr erst recht nicht mehr Prozente für CDU und AfD. Aber ihr kennt sie nicht, den aus Berliner Blickwinkel komplett gleichwertigen Block CDU, AfD. Ja. In welcher Partei ist der Höcke nochmal? Einer von den beiden, ne? Alles Faschisten. Wisst ihr, ja. Dieser Wahlkampf ist ermüdend und die Hetze gegen Minderheiten, besonders gegenüber POC, MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund, ist kaum zu ertragen. Ich will, dass dieser Wahlkampf aufhört, aber ich habe große Angst vor dem, was aus ihm folgt, gelernt wird und danach kommt. Sollten Menschen diesen Text lesen, die aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit ihr Wahlrecht verfallen lassen, rafft euch. Rafft euch. Rafft euch, sagt man das so in Berlin? Im Rest von Deutschland sagt man, rafft euch auf. Aber rafft euch? Raff ich nicht. Zusammen, rafft euch zusammen. Ja, auch, aber nicht rafft euch, oder? Nämlich nicht. In meiner letzten Kolumne habe ich mir mehr Sichtbarkeit für linke Themen gewünscht. Das gilt auch für sogenannte innerlinke Debatten. Führt sie und stellt Forderungen an die Parteien. Aber lasst sie um eure Stimme kämpfen und nicht darum, ob sie euch überhaupt an die Urne bekommen. Und vor allem, nehmt sie in die Verantwortung, wenn sie gewählt wurden. Erinnert sie auch gern daran, dass sie eure Stimmen aus antifaschistischer Not noch jemand, der so viel Scholl ist. Och, ich finde es schön und so einfach. Man muss nur wählen gehen. Fordert sie auf, entsprechende Politik zu machen. Ah ja, bla bla. Antifaschistische Not. Ich habe aus antifaschistischer Not die CDU gewählt. Oder was? Ah nee, die darf ich ja dann nicht. Ich habe aus antifaschistischer Not die SPD gewählt. Ich bin unschuldig. Oder was? Hilfe. Ja, DKP hätten wir auch akzeptiert. Oder die MLPD. Die marktradikale liberale Partei. Ah ne, die dürfen ja nicht mehr so heißen, ne? Ja, nee, das war Simon Didier-Aiwi, meine Damen und Herren. Rafft euch. Rafft's endlich euch. Jetzt kommt's aber hier knallhart. Ein Artikel von mir nach dem anderen. Kaum Zeit zum Atmen zwischendrin. Wie kann man die CDU retten, fragt Peter Unfried. Wie kann man die CDU retten? Wovor? Wonach? Was? Wovon? Vor dem Unsinn, den sie gerade macht? Also sich an die Grünen anbiedern? Oder meinst du das andersrum? Wir finden es raus. Wenn Vereine, Elternhausgemeinschaften oder auch Redaktionen Sitzungen haben, dann weiß man nie, auf welches Thema sich die Leute stürzen werden. Aber man weiß genau, dass die großen Fragen der Elefant im Raum sind, der verlässlich ignoriert wird. So scheint es mir auch vor dieser Bundestagswahl zu sein, da die zentralen Zukunftsfragen ausgeklammert werden. Politische und ökonomische Investitionen in Europa, und damit zusammenhängend eine postfossil funktionierende Wirtschaft, Verteidigungsfähigkeit, digitale Infrastruktur und die desaströsen Kollateralschäden der alternden Gesellschaft. Auch Medien und Mediengesellschaft lassen sich liebend gern ablenken und fördern so die einen absichtlich, die anderen arglos, die wachsende Bereitschaft zur Zerfleischung. Nun will ich nicht sagen, dass die Lage nicht scheiße wäre. Es ist gut, dass am vergangenen Wochenende Hunderttausende für die liberal-emanzipatorischen Errungenschaften und den Rechtsstaat demonstrierten. Moment mal. Wo? Wo haben Leute für genau diese Dinge demonstriert? Ich habe nur kollektives CDU böse, Merz böse, AfD sind so böse gehört. Weiß nicht genau, wo da deine differenzierte Darstellung herkommt. Es sind die anderen, die einen Aufstand machen, und zwar gegen das, was die Demos verteidigen wollen. Und sich selbst die Anständigen zu nennen, das halte ich für unanständig. Es zielt auf maximale moralische Deklassierung anderer und zahlt damit auf die Ziele der Populisten ein, mit Erzeugung von Wut eine Polarisierung voranzutreiben. Man braucht sich nicht mit Habermas auskennen, um zu wissen, dass wir in einer gemeinsamen Welt leben müssen. Das ist ja fast hellsichtig. Wir können und wollen ja eben Andersdenkende nicht deportieren. Also gibt es 4 Möglichkeiten. Wir überzeugen die anderen mit unseren Argumenten. Oder sie jetzt überzeugen uns. Beides unwahrscheinlich. Wir leben verfeindet, aber nicht im Krieg nebeneinander her. Wir schlagen uns die Schädel ein. Oder wir finden doch immer wieder Mehrheiten für Kompromisse auf Basis der gemeinsamen Gesellschaft. Ich halte die 4. Möglichkeit für erstrebenswert, aber dazu braucht es die CDU. Ohne eine starke und gemäßigte Mitte-Rechtspartei keine gesellschaftliche Mehrheit für die liberale Demokratie. Nun werden Leute rufen, dass an der Union im Moment gar nichts gemäßigt ist. Leute werden das rufen, ja. Ja, die werden das rufen. Komm, der Merz ist doch nicht gemäßigt. Ist doch Adolf Nazi. Das ist doch gar nichts gemäßigt. Und jetzt Schuldenbremse weg und alle enteignen. Und unsere Demokratie. Sagen wir so. Offenbar hat Donald Trump auf unterschiedliche Arten Einfluss und eine davon ist die Sehnsucht, auf zivilisierende Institutionen, gesellschaftliche Kompromisse zu scheißen und einfach autoritär sein Zeug durchzuziehen. Moment, das kenne ich irgendwoher. Zivilisierende Institutionen scheiden? Gesellschaftliche Kompromisse scheißen? Alle Rechten, bla bla, irgendwas. Wer gegen Einwanderung ist, wer nicht springt, der ist kein Nazi. Und einfach autoritär sein, durch Zeug durchzieht. Auch unabhängig von dem, was meine deutschen Wähler wollen. Wie immer könnte man hier wahrscheinlich IMAX-mäßigen Film zeigen mit der Projektion, die hier in dem Artikel vorangeht. Jetzt ist inzwischen klar, dass Friedrich Merz mit seinem Zustrombegrenzungsgesetz den starken Max geben wollte, aber damit zum Schoßhund der AfD wurde. Wo? Aus deinem Gehirn. Es ist nur in deinem Kopf. Nur in deinem Kopf. Noch unklar ist, ob er dauerhaft an Zustimmung verliert und am Ende jemand anders aus der Union Kanzler wird. Das hängt wohl vom Wahlergebnis ab und wie dann die Gewichte sind in dem fundamentalen Identitätsstreit der orientierungslosen Partei, der sich in grünen Hass und AfD anrobben ausdrückt. Die Leute. Ja, grünen Hass, sehr viel grünen Hass. Ja, ne? Das hat damals auch gesagt, dass er sich den Habeck wieder als Wirtschaftsminister vorstellen kann. Oder der Wüst, ne? Oder der Günther, ne? Ne? Oder der Wegner, alle voll die grünen Hasser. Kein Mensch hasst die Grünen genug hier von diesen Leuten, das ist eigentlich das Hauptproblem. Dieser Identitätsstreit wiederum ist die Folge und Teil des Hegemoniestreits in der Gesellschaft. Der verkürzt gesagt darin besteht, dass das, was den einen an gesellschaftspolitischem Fortschritt immer noch zu wenig ist, einer wachsenden Gruppe mittlerweile zu viel ist. Upsi. Letzteres kann man nicht einfach ignorieren oder mit absoluter Moral bannen wollen, wie das etwa die grüne Jugend notorisch versucht. Hört, hört. Wer selbst keine absolute Mehrheit hat, der darf auch nicht durchwalzen wollen wie Merz. sondern muss die anders tickenden demokratischen Parteien parlamentarische Kompromissvorschläge machen. So wie Robert Habeck das praktiziert. Ja, total. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Anlass 13. Auf der nächsten Republika haben 50% der Leute diesen braunen Ring am Hals. Bei dem Zustromgesetz hatten sie aber nicht so viele Ideen und der Robert auch nicht, ne? Einen Tag später hat er Ideen gehabt, angeblich, ja, okay. Ja, genau, und dann ist seine Jugendorganisation gekommen, ne? Und hat gesagt, genau. Während den Anfängen. Ja. Und dann sind sie nicht dazu gekommen, sich die Details später auszudenken. Ja. Ja, das ist keine Schwäche, diese Kompromissbereitschaft, sondern das ist die Tugend, die es jetzt braucht. Zuvorderst in der CDU. Na klar, die Partei, die in den letzten 20 Jahren ungefähr so viel Zugeständnisse gemacht hat, dass sie fast schon keine Identität mehr hat, soll den Grünen und den Roten noch ein paar Zugeständnisse machen. Das ist die Lösung, denke ich auch, auf jeden Fall. Und die CDU lässt sich das bestimmt auch von der Taz sagen. Ja, ich denke, der Merz, also ist Taz-mäßig, also... So. Kompatibel, meinst du? Die sind dicke, die meinen, die Taz und der Merz, denke ich. Morgens das Erste, was der liest, könnte ich mir vorstellen. Wenn der Fisch drin eingewickelt war, den dann zum Frühstück kriegt. Ja, die Taz, der Merz, die CDU und macht doch alles so, wie die Grünen das wollen, dann läuft das hier auch. Ansonsten kacken wir euch den Laden voll. Ja. Das BSW verliert Mitglieder auf einer neuen Entschließungslage, die sie hatten. Ich glaube, es ging hier um das Zustromgesetz auch, ja. Weil sie mit der Linie ihrer Partei, nämlich Garantionsdebatte, nicht einverstanden sind, haben mehrere teils führende Mitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht verlassen. Klaus Ernst, einer der BSW-Leute, bestätigte, traten 6 Mitglieder des Landesverbands darunter. Der stellvertretende Vorsitzende Josef Ilsanker aus der Partei aus. Kenne ich jetzt nicht, aber okay. Zuerst hatte der Spiegel über die Austritte berichtet. Jetzt nicht weiter. Ja, Kritik an populistischer Zuspitzung. Also die 6 BSW-Aussteiger, die infolge der Bundestagsabstimmung vom Freitag ausgetreten sind, begründeten den Schrittlausspiegel mit der Migrationspolitik. Okay, es war ja eigentlich auch klar, dass sie da nicht so ganz eindeutig sind in dem Thema, würde ich sagen. Dementsprechend hatten sie sich ja, glaube ich, auch irgendwie enthalten bei der Entscheidung. Ich weiß nicht mehr genau. Eine sachliche und humanistische Debatte über Fluchtursachen sei essentiell. Zitiert das Magazin aus einem Schreiben, stattdessen erlebt man eine populistische Zuspitzung in die unnötige gesellschaftliche Spaltung und fördert und Gefahr läuft, sich rhetorisch am rechten Rand zu bedienen. Ja, bla bla, ne? Einfach mal die Gesetze wieder einhalten, so darum ging es, glaube ich. Die 6 rückten auch die Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz am Freitag im Bundestag, dass wir hier wohl von einigen Mitgliedern der CDU und FDP beim Thema Menschlichkeit längst überholt wurden, ist für uns nicht hinnehmbar. Einzelne Abgeordnete der CDU und der FDP hatten gegen das Gesetz vorgestimmt. Okay, das wissen wir, ja. Ja, Europaabgeordnete mit Parteikurs grundsätzlich unzufrieden. Seinen Austritt verkündete auch der BSW-Europaabgeordnete Friedrich Pürner. Er hatte unabhängig von der Migrationsdebatte schon mehrfach erklärt, dass er über einen solchen Schritt nachdenke, wie er der Welt am Sonntag sagte, erkenne er die Ziele und Visionen im Handeln vieler Mitglieder nicht wieder. Wenn die Menschlichkeit und Meinungsfreiheit hintangestellt werden, möchte ich dieser Partei nicht mehr angehören. Tja. Und so laufen sie davon, ne? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff oder so. Ja, aber da müssen ja auch von der Wagenknecht sehr gegensätzliche Signale gekommen haben, weil sie ja zu der Gründung eigentlich öffentlich immer gesagt hat, harte Migrationspolitik. Ja, warte mal, der Pürner beklagte zudem, dass in BSW Kritiker öffentlich diffamiert würden, nahm aber Parteichefin Sahra Wagenknecht von seiner Kritik explizit aus. Sahra Wagenknecht ist die Partei leider entglitten, andere haben die Fäden in der Hand. Und mit antidemokratischen Mitteln das BSW bereits in großen Teilen in eine linke 2.0 verwandelt. Ja. Das ist eine Einschätzung. Habt ihr es? Andere ja. Haben es in Hand. Austritte seien laut Wagenknecht nicht schnelle möglich. Weltherrschaft. Wir betrachten das als ganz normalen Vorgang, sagte der Ernst nochmal. Es sei bei einer jungen Partei üblich, dass es am Anfang solche Bewegungen gebe. Naja. Ja, wenn sie Leute schon nicht reinlassen, können sie eigentlich auch nicht mehr rauslassen. Runterspiel, runterspiel. Ja gut, das geht nicht, ne? Das ist so ein bisschen wieder ein sozialistischer Trick, ne? Wir machen die Grenze zu. Wir waren da ja ein bisschen hellsichtig mit Bündnis Schnelle Weltherrschaft, weil die überlegen ja wirklich, jetzt irgendwie Bündnis Sozialer Wohlstand oder so zu heißen. Okay. Um die Frau Wagenknecht irgendwann halt aus dem Namen rauszunehmen. Ja. Damit das ein normaler Parteiname wird. Und das, besser schnell weg, würde ich sagen. Wie wär's damit? Das ist mein Vorschlag. Ja, im Moment liegen die aber hinter der Linken in den Umfragen, ne? Oder? War es nicht so? Ja, die Direktmandate, die alles entscheidenden für die Grundmandatsklausel, scheinen die Linken ja auch besser aufgestellt zu sein. Ja. Allem, was man so hört. Noch ein paar Jahre Reicheneck und Wissler, oh mein Gott. Ja, schwer zu sagen. Das sage ich nicht, weil sie Frauen sind. Wagenknecht hat doch, glaube ich, erzählt, dass er an einem Tag irgendwie 7% da hatte und am nächsten Tag nur 4% bei einem anderen Institut oder so. Also vielleicht ist da auch noch ein bisschen Bewegung drin, die jetzt noch nicht so absehbar ist. Ja. Habt ihr diesen Tweet gesehen von den Linken? Irgendeiner von deren Social Media Team hatte gepostet, irgendwie von hier aus schießen wir unsere Tweets ab. Und dann hast du halt so ein Bild mit so einem Typ, der vor so ganz vielen Monitoren sitzt. Und jemand hat drunter kommentiert, Hauptsache ihr schießt nicht mehr von hier. Und ein Bild von der Mauer mit Wachturm. Hat ziemlich gute Ratio bekommen. Fand ich sehr lustig. Wir schießen unsere Tweets ins Internet, ja. Ja, das ZDF-Schlagabtausch war ja auch diese Woche und ging ja so einige Videos rum. Ich habe jetzt keins mehr gefunden nach dem Suchen vorher. Aber es war ja irgendwie so, dass schon bei der Vorstellung da dem Herrn von der Linkspartei und dem von den Grünen applaudiert wurde und einen anderen nicht. Und dann hat ja auch Lindner irgendwie so eine Bemerkung gemacht und bei der Erwiderung von Herrn Banaschek oder wie er heißt, von den Grünen, gab es dann auch wieder Applaus von wegen so, ja, das sind alles mündige Bürger, die hier sitzen. Sehr mündig. Und hier die Friedrich-Naumann-Stiftung hat sich hier beschwert, dass das ZDF behauptet hätte, man hätte auch die Friedrich-Naumann-Stiftung kontaktiert, um Leute für das Publikum zu werben. Das sei aber nicht so gewesen. Und hier haben wir die Pressemitteilung von ZDF. Das ist eine Idee, das einfach irgendwie zu machen. Publikum in der ZDF-Sendung Schlagabtausch. Für die ZDF-Sendung Schlagabtausch am Donnerstag, 6. Februar 2025 wurde kein Publikum gecastet. Um interessierte Menschen für einen Besuch der Sendung zu gewinnen, wurden im Vorfeld unter anderem auch verschiedene Berliner Institutionen kontaktiert. Das ist ein übliches Vorgehen und erfolgt mit Blick auf die Möglichkeit einer kurzen Anreise des Publikums. Ja, weil ich meine, Berlin ist ja eh Deutschland, ne? Also kontaktiert wurden unter anderem das JFK-Institut für Nordamerika-Studien, Politik- und Kommunikationswissenschaften der Freien Universität. Ja, das ist ein Wort wahrscheinlich. JFK-Institut für Nordamerika-Studien, Politik- und Kommunikationswissenschaften der Freien Universität, ja. Also Freie Universität Berlin. Die Hertie School of Governance. Also auch so ein wokes Ding. Die Humboldt-Universität, also die nächste Uni mit Gender Studies und allem Pipapo. Aber die Hertie School of Governance muss man ein bisschen rausnehmen. Ich habe mit einem anderen Bericht gelesen, dass die gemeint haben, wir haben fast nur englischsprachige Schüler. Das ist für uns nicht so interessant. Ich weiß nicht, ob da jemand überhaupt war. Okay. Der Tönnissteiner Kreis und die Familienunternehmen, ja, die werden sich bestimmt auch drum gerissen haben. Ja, und das, was man da im Endeffekt hatte, waren halt Linke und Grünen-Fans. So wie man sich die halt Berliner Studentenschar halt vorstellt. Also Schlagabtausch. Schlagabtausch, ja. Also ein Wort vielleicht mal zu den Zuschauern. Ja, da waren sicher viele von diesen Studenten dabei und so, und die waren auch entsprechend voreingenommen. Was die Beklatscherei von Linken und Grünen anging. Aber die hatten ansonsten keine Meinung. Die haben ein paar Mal, also ich habe mir das angehört komplett, die haben ein paar Mal, wenn der von Aachen dran war oder der grüne Banaschak, wie heißt der, glaube ich, ne? Dann haben sie eben ein bisschen gejubelt, applaudiert. Aber die hatten an sich zu keinem Thema irgendeine Meinung. Es kam nicht mal irgendwo mal einen Zwischenruf oder überhaupt eben, es war ein ganz leises Publikum, die nichts zu sagen hatten, außer eben, dass sie sich da in dieser groben Richtung einig waren, dass nämlich eben die linke Seite unterstützt gehört oder so. Ja, was heißt Zwischenrufen? Also ich glaube nicht, dass sie das zulassen würden. Und ja, einfach ist ja nicht im Bundestag da irgendwie. Das nicht, einfach aber irgendwelche Sachen dazwischen ruft. Ja, ich meine, die haben ja auch gejohlt und so weiter. Also das geht schon. Im Prinzip, ja, dass das Publikum sich bemerkbar macht oder so. Doch, doch. Gut, vielleicht nicht, ja, zwischenrufen, aber mit irgendwelchen Reaktionen oder so. Die haben überhaupt nicht auf gar nichts reagiert, das meine ich so, ne? Die hatten keine Ahnung. Verstehe ich nicht richtig. Aber hier gab es noch Hinweis zur Aktualisierung durch einen Abgleich der Anmeldeliste und der dort eingetragenen Institutionen war der Eindruck entstanden, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sei auch adressiert gewesen. Diese Einschätzung war falsch. Der Gast, der die Stiftung als entsendende Institution eingetragen hatte, hatte die Information, dass man sich zur Sendung anmelden kann, nicht über die Stiftung erhalten. Dasselbe Missverständnis betrifft auch die Gäste von Demokratienetzwerk e.V. Also da haben sich irgendwelche Leute eingetragen und haben hingeschrieben, ja, ich bin da wegen der Friedrich-Naumann-Stiftung, oder wie? Also Demokratienetzwerk e.V. Finnsteiner Kreis ist überparteiliches Netzwerk auslandserfahrener EntscheidungsträgerInnen und Young Professionals aus Wissenschaft, bla bla bla. Naja. Das hier ist eigentlich nur wieder, ja, Fleischhauer ist ja wirklich so ein Hit-and-Miss-Ding, aber hier hat er wieder mal schön zusammengefasst. Deutschland sucht den Superheuchler. Angela Merkel, SPD-Mütze nicht, oder doch Joko und Klaas. Ja. Ja, Joko und Klaas, glaube ich. Aber gut. Das Alter macht leider auch böse, überschreibt er seinen Absatz zu Frau Merkel. Manche denken, das Alter mache milde. Angela Merkel ist der Beweis, dass es auch böser und selbstsüchtiger machen kann. Eine selbstsüchtige Person war sie immer. Mutti war schon zu Amtszeiten ein in jeder Hinsicht unpassender Begriff. Tatsächlich hat kein anderer Regierungschef so sehr darauf geachtet, die Bürger gewogen zu stimmen. Deshalb ist das Land ja auch in dem Zustand, in dem es ist. Es gehört schon eine besondere Form des Narzissmus dazu, ausgerechnet die Leute hängen zu lassen, die sich für einen ins Zeug gelegt haben. Gerhard Schröder hat nach dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt ebenfalls nur noch auf eigene Rechnung gearbeitet, aber er ist seiner Partei zumindest nicht öffentlich in den Rücken gefallen. Ja, der zweite Absatz ist überschrieben mit nur tote Juden sind gute Juden. Schon ein heftiger Satz, aber ja. Vor wenigen Tagen am SPD-Wahlkampfstand, das Kind greift nach den Gummibärchen, schon ist man im Gespräch. Na, der Merz hat sich ja ganz schön verzockt, sagt einer der Wahlkämpfer. Ach, sage ich, schauen wir mal, wie es am 23. Februar ausgeht. Von der Seite nähert sich eine Frau mittleren Alters mit zwei Olaf-Scholz-Buttons am Revers. Mit Nazi-Paktieren in der Woche des Holocaust-Gedenktags, ruft sie. Das ist das Argument, das jetzt nahezu unweigerlich kommt, wenn man mit Sozialdemokraten diskutiert. Aber der Holocaust-Gedenktag. Meine Antwort lautet nie wieder. Finde ich super. Allerdings fände ich es noch besser, wenn es einem nicht nur zu Gedenktagen einfallen würde. Deutschland hat die höchste Zahl tätlicher Angriffe auf Juden gemessen an der Größe der jüdischen Bevölkerung, wie aus einer aktuellen Berechnung der Anti-Defamation League hervorgeht. Ja, nun. Nie wieder ist jetzt, heißt es auch in einem Aufruf, den eine Reihe von Schauspielern veröffentlichte, um gegen den Bruch des historischen Konsens zu protestieren, darunter auch bekannte Namen wie Daniel Brühl, Jella Hase oder Caroline Herfurth. Ich habe mir den Unterzeichner angesehen. Es sind ziemlich genau die gleichen Leute, die nie die Zähne auseinander bekamen, als jüdische Studenten bedroht und bespuckt wurden, die eisern schwiegen, als den Unis das Siegezeichen der Hamas auftauchte und Vergewaltiger und Mörder als Widerstandskämpfer glorifiziert wurden. Aber wenn es gegen Friedrich Merz geht, entdecken sie plötzlich ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Juhu! Wie gesagt, manchmal ist er echt gut unterwegs. Drittens, die größten moralischen Knallchargen kommen von ProSieben. Apropos Zivilcourage, natürlich finden sich auf der Liste auch wieder die Namen von Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid, den beiden politischen Schwergewichten von ProSieben. als der umtriebige Weltreporter Friedrich Schwilden die beiden vor anderthalb Jahren kontaktierte, ob sie ein paar Sätze der Anteilnahme für die in Deutschland lebenden Juden hätten, nichts Politisches, nichts zum Nahostkonflikt, einfach nur ein Zeichen der Solidarität, antwortete deren Agenten, dass man leider aus zeitlichen Gründen absagen müsse. Auch die Nachfrage, ob eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, ging ins Leere. Leider sehen wir in naher Zukunft generell keine Kapazitäten. So gesehen muss man sagen, wie schön, dass die zwei Rassismus-Experten ihre Sprache wiedergefunden haben. Vierter Punkt, Hetzer sind immer die anderen. Ein Freund von mir, SPD-Mitglied seit 38 Jahren, sagt, er schreie regelmäßig den Fernseher an, wenn er dort Rolf Mützenich, den SPD-Fraktionschef, sehe. Soweit ist es bei mir noch nicht, aber ich kann ihn verstehen. Mützenich steht für alles, was die SPD heute unausstehlich macht. Nichts hinbekommen, dass nach den 3 Jahren so runtergerockt, dass buchstäblich gar nichts mehr funktioniert, aber dafür den ganz hohen Ton anschlagen. Mich erinnert er in seiner verlogenen Rechtschaffenheit an einen dieser Evangelikalen, die von den Freuden der Treue predigen und am Kaffeekränzchen mit der Gemeinde den Frauen heimlich in den Ausschnitt starren. Und fünftens, die Mehrheit findet man nicht auf der Straße. Im Netz kursiert ein Augenzeugenbericht von der großen Brandmauer-Demo in Augsburg. Danach wurden folgende Forderungen erhoben. Aussetzung jeglicher Abschiebung, Verbot der AfD und Befreiung von der Marktwirtschaft. Anschließend sagen alle im Chor, scheiß Friedrich Merz. Der Aufstand gegen rechts wird gerne als Protest der Mitte verkauft, aber in Wirklichkeit ist dazu ein guter ein Gruppentreffen der versprengten diverser Weltrevolutionen. Noch 2 Wochen solche Umzüge und die CDU steht am Wahltag bei 35%. In die Wahlkabine darf ja leider kein Vertreter des Anstands Deutschlands. Das wäre natürlich der Traum. Wahlabgabe nur unter Aufsicht, damit niemand sein Kreuz an der falschen Stelle setzt. Aber bislang scheitert das an den Wahlgesetzen. Also ist man am 23. Februar auf die Einsicht der Wahlbürger angewiesen. Es ist ziemlich genau 1 Jahr her, dass Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen die Remigrationspläne der AfD zu demonstrieren. Und dann landet die SPD bei der Europawahl auf dem schlechtesten Ergebnis seit 1887. Ich habe das extra nachgeschaut. 1887. Da ging es bislang noch einmal tiefer hinab. Ja, wie gesagt, mit scharfer Klinge geschrieben. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, alles verdient, was hier passiert im Endeffekt. Außer dass unten, dass er da die Remigrationspläne der AfD so schreibt, als hätte es die wirklich gegeben. Das ärgert mich dann doch wieder ein bisschen. Weil, ja, ist wieder so ein bisschen eine Krähe, hackt der anderen kein Auge aus. Aber, ja, wir wissen alle, wie viel Substanz Korrektiv hat. Oh mein Gott, ich hatte es befürchtet. Oh, das ist ja mal ein Statement. Ja, ein Statement, das hören wir uns jetzt mal. Deutschland braucht eine neue Migrationspolitik. Es sind in den vergangenen Jahren zu viele Menschen nach Deutschland gekommen, die von vornherein keine Chance auf ein Bleiberecht in unserem Land haben. Es kann nicht sein, dass Menschen, die ausreisepflichtig sind, unser Land einfach nicht verlassen. Und es kann auch nicht sein, dass Menschen, die ausreisepflichtig sind, die vorbestraft sind und deren Asylantrag abgelehnt wurde, frei in unserem Land herumlaufen und dann so schreckliche Straftaten begehen, wie wir sie in Aschaffenburg gesehen haben. Die FDP macht in dieser Woche einen Vorschlag für mehr Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik. In der nächsten Woche könnten im Deutschen Bundestag das Zustrombegrenzungsgesetz und die Umsetzung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik beschlossen werden. Wir als FDP sind dazu bereit, vor der Bundestagswahl diese Gesetze zu beschließen. Und der Ball liegt jetzt im Feld von CDU, CSU, SPD und Grünen. Wir sollten alles dafür tun, das Thema Migration aus der politischen Mitte heraus zu lösen. Spätestens seit der letzten Woche ist klar, wie sehr das Thema Migrationspolitik in der Lage ist, unser Land zu zerreißen. Die gesamte Politik hat in der letzten Woche im Bundestag kein gutes Bild abgegeben. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass sich unser Land über das Thema Migration komplett zerlegt. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Weltoffenheit und Liberalität unseres Landes verloren gehen, weil keine Lösung für das Thema Migration aus der politischen Mitte möglich ist. Ich habe. Ja, ist das euer Eindruck, dass das Land zerrissen wird? Also mein Eindruck ist eher, die Leute, die bemerken, was passiert, wünschen sich schon lange, dass sich daran was ändert. Also von mir kann ich ausgehen, einer von seit den 2015 wünsche ich mir, dass sich was ändert. Und dann gibt es noch Leute, die einfach gar nichts mitkriegen und einfach glauben, das ist alles erfunden und narrativ und was der Teufel nicht wie was. Und die sind eigentlich, denen ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Also ich weiß nicht, was da noch passieren soll, dass diese Leute irgendwie merken, was ist, weil, also ich meine, wir haben ja jetzt schon 10 Jahre von dem Scheiß. Ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass die so ein bisschen die Bevölkerung in Geiselhaft halten mit ihrer komischen Regelung, die sie nicht ändern wollen. Also jetzt hier Grüne und Konsorten, die eben die Leute, die das verhindert haben und so. Ja, zerreißt sich doch nicht das Land, wenn jetzt die Grünen nicht das bekommen, was sie wollen. Nö, das natürlich. Also nicht. Ja, ich meine, klar, wenn du natürlich diese Stoßtrupps auf den Straßen hast, dann machen die ja ordentlich Stunk, ne? Und schüchtern irgendwelche Leute ein, dringen in irgendwelche, das hatten wir letzte Woche alles schon. Insofern schon, ja, da ist dann ein bisschen Krieg. Aber ansonsten zerreißt das Land eher, wenn da weiter nichts passiert. Also. Ja, und halt so zu tun, als wäre das Gesetz irgendwie besser, wenn man es halt mit den Parteien abstimmt, als mit denen. Ein Gesetz braucht eine Mehrheit und dann ist es Gesetz und dieses Getue. Im Endeffekt müssen wir auf Konstantins Fühlis achten. Weil er hat schlechte Fühlis, wenn er das mit der AfD zusammen abstimmt. Deswegen müssen jetzt alle warten, bis mit den Leuten, die darüber überhaupt nicht diskutieren wollen, diskutiert worden ist. Das ist, und dann wird es aufgeweicht und klein gemacht, am Ende wieder hintertrieben von denen, die es sowieso hintertreiben wollten. Glaubst du nicht wirklich, dass dieses Sand in die Augen streuen noch irgendwen interessiert, Konstantin? Das Zustrombegrenzungsgesetz am vergangenen Freitag für richtig gehalten und ich halte es jetzt für richtig. Aber abgegeben hat er seine Stimme nicht. Deswegen wäre es gut, wenn dieses Gesetz noch vor der Bundestagswahl beschlossen würde. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Weltoffenheit und Liberalität unseres Landes verloren geht, wenn ein solches Gesetz mit den Stimmen der AfD im Deutschen Bundestag beschlossen wird. Citation needed. Ich meine, wie hundertmal müssen wir noch drüber sprechen, dass die Frau von der Frau Weidel irgendwie aus Sri Lanka stammt, dass es einen Haufen Leute gibt in der AfD, die eben migrantischen Hintergrund haben, dass es einen Haufen Migranten inzwischen gibt, die sagen, ach du Scheiße, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich will mal lieber AfD. Darüber sprichst du überhaupt nicht. Du nimmst wieder diesen Blob Leute, die angeblich bedroht sind, und damit ja, rechtfertigst du wieder, dass du deine Fühlis schützt. Selbst wenn man damit jetzt recht hätte, die AfD hat das Gesetz ja nicht geschrieben. Da steht ja nichts drin, was sie sich jetzt ausgesucht haben. Sondern da steht nur was drin, wo sie sich anschließen können. Das ist ja alles. Deswegen konnte ich und kann ich diesen Weg nicht mitgehen. Aber kann man denn keinen Antrag mehr in den Deutschen Bundestag einbringen, dem dann auch die AfD zustimmt? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es nach 75 Jahren zum ersten Mal auf die Stimmen einer Partei angekommen wäre, die erwiesenermaßen rechtsextrem ist und die dem Kreml näher steht als dem Grundgesetz. Und das zerreißt unser Land. Es braucht nach dem 23. Februar im Bundestag eine Mehrheit in der demokratischen Mitte für eine neue Realpolitik in der Migration. Der Vorschlag der FDP, noch vor der Wahl 2 nötige Gesetze zu beschließen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Realpolitik. Ja, ganz dünne Erklärung in meinen Augen. Ja. Also viel zu wenig. Und wenn das alles so wichtig ist, ja, stimm doch zu, Conny. Nee, aber meine Fühlis. Ja, so ist das wohl. Ja, und wie macht er denn jetzt den Wahlkampf, wie der Kubicki ihm gesagt hat, er soll jetzt den Wahlkampf machen? Nee, ne? Nee, hat sich alles schon wieder. Heute hat Herr Kubicki schon wieder anders gesehen. Also haben sie wahrscheinlich gesagt, das war nicht so gut. Die Breitseite. Heute hat er gesagt, es ist mir egal, wer wie was abgestimmt hat. Das ist jetzt eh passiert. Ups. Wollen wir nicht mehr drüber reden. Und, okay. Ja. Ja. Ja, aber die FDP darf jetzt nicht mehr mitspielen. Die CDU ja sowieso nicht. Die Omas gegen rechts in Hannover haben gesagt, nein, nein, nicht zu unserer Demo gehen. Oh Gott. Ja. Und das Lustige ist, dass sie gesagt haben, dann haben wir noch gewartet, ob sie sich davon distanzieren. Und dann haben wir sie ausgeladen und dann zitieren sie ausgerechnet diesen Herrn Stietenroth. Das ist einer von den beiden Kandidaten und das ist der eine, von dem ich ja nicht viel halte. So einer von den jungen Liberalen. Und der sollte da sprechen und den haben sie jetzt ausgeladen, angeblich, weil er sich nicht distanziert hat. Und das ist so einer, der eigentlich auch jeden linken Krempel auch irgendwie wichtig findet. Und ja, also, und dieses Verfassungsgerichtsurteil mit Klimawandel und so, das ist so wichtig und lauter so ein Zeug. Also, ich halte überhaupt nichts von dem. Aber zum Glück wird er ja auch nicht in den Bundestag einziehen, weil er nicht hoch genug auf der Liste steht. Ich weiß, ihr lacht dann wieder und meint, die ziehen ja alle nicht ein, aber der wird auch nicht einziehen. Nein. Ja, und da steht hier, er findet nach wie vor, dass die Omas gegen rechts einen sinnvollen Beitrag leisten. Und will am Samstag auch zur Demonstration kommen. So, Zitat, wir lassen uns da nicht ausschließen im Kampf gegen rechts. Aber das ist gegen dich. Jo. Der Kampf gegen rechts ist Kampf gegen dich. Siehst doch ein, Mensch. Aber es ist dennoch schade, dass wir nicht sprechen dürfen, sagte er dem NDR, ja. Die reihen es nicht, diese Leute. Es ist wirklich. Ja, scheinbar. Easy. Um den FDP-Block des heutigen Tages abzuschließen, habe ich hier nochmal, heute war ja ein Sonderparteitag und da habe ich hier das Ende von der Rede von Herrn Lindner. Das fand ich ganz interessant. Das wollte ich euch mal vorspielen. Das Volk in den Niederlanden will das als Rechtspopulist stärkste Kraft. Jederzeit kann das in Frankreich nach einer nächsten Parlaments- oder Präsidentenwahl passieren. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. In den USA haben, so wie bei uns, sich viele Menschen gesorgt um ihr wirtschaftliches Vorankommen. Cost of Living, der Lebensstandard, der war für viele Menschen immer teurer geworden. Sie haben Sorge, ob die eigenen Kinder ein ähnlich gutes Leben führen könnten wie sie selbst. Und diese Menschen haben sich nicht gesehen gefühlt von einem als Vogue empfundenen Establishment in Washington. Und was ist dann passiert, liebe Freundinnen und Freunde? Diese Menschen, Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, sie haben dann Donald Trump gewählt. Sie haben Donald Trump gewählt, weil er mit dem Müllwagen rumgefahren ist und Pommes frites verteilt hat, weil er das Versprechen auf wirtschaftliche Gesundung gegeben hat. Er hat ihnen ein Versprechen gegeben und er hat die Menschen in der Mitte der Gesellschaft gesehen. Die Menschen, die sich vorher nicht gesehen haben. Sind wir als Deutschland eigentlich immun dagegen, dass auch bei uns eine Veränderung, eine ganz grundlegende Veränderung des Charakters unserer Demokratie passieren kann? In den USA haben die Menschen einen Mann gewählt, der sie sieht, ihre Alltagssorgen ernst nimmt und ein Versprechen auf wirtschaftliche Gesundung gegeben hat. Sie haben einen Mann gewählt mit seinen bekannten charakterlichen Defiziten, mit seiner kritischen Distanz zur Wahrheit und mit einer Politik, die autoritäre Züge trägt. Sie haben ihn. So, was sind denn die autoritären Züge? Ja, man könnte ihm vorwerfen, wahrscheinlich, dass die Dekrete in Ach, die gewisser Weise Dekrete, ja. Ich autoritär glaube, das sind. denkt er aber nicht dran, an die Dekrete. Leute rauswerfen und so wahrscheinlich eher. Ja, die Art zu sprechen und so, Sachen pauschalisieren, was vielleicht. Gewählt und die anderen nicht. Das, liebe Freundinnen und Freunde, darf in Deutschland niemals passieren. Wir brauchen einen. Das darf nicht passieren. Das ist ein bisschen ungeschickt Ja. ausgedrückt, würde ich mal sagen, weil es klingt jetzt so nach. Ja, in Amerika, da haben die Leute den gewählt, der das macht, was sie wollten. Das darf hier nicht passieren. Also. Ja, aber ich denke mal, er bezieht sich Ja. wahrscheinlich eher auf die autoritären Züge, die das angeblich hat. Ja, schon geschicktere Formulierungen gehört. Politikwechsel. Wir brauchen, liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen einen Politikwechsel in unserem Land. Wir wollen die Probleme der Bürgerinnen und Bürger lösen. Wir wollen ihre Sorgen, aber auch ihre Träume ernst nehmen und sie befähigen, ihr Leben selbstbestimmt zu führen und das zu erreichen, was sie sich wünschen. Wir wollen also eine andere Politik. Und dafür wollen und dafür muss sich auch vieles verändern. Aber eines darf sich nicht verändern. Und das ist der liberale Charakter unserer Demokratie und die innere Liberalität unserer Gesellschaft. Dafür kämpfen wir, für einen Politikwechsel, denn alles lässt sich ändern. Aber eines darf sich nicht ändern, das ist der liberale Charakter der Bundesrepublik Deutschland. Und den verteidigen wir als Freie Demokraten. Vielen Dank. Also Politikwechsel traue ich im Prinzip dem Land schon zu. Es müsste vielleicht jemand da sein, der ein bisschen besser sozusagen als Zugpferd funktioniert, dann ist das vielleicht was möglich. Wohl ja, eigentlich ja, sind wir nicht so ein Personenwahlsystem sozusagen. Es kapriziert sich eben nicht immer alles auf eine Person. So, hier geht es ja dann doch häufig immer um die Sache und nicht nur um Trump oder so. Ja, aber ich glaube schon, dass das möglich wäre. Also vielleicht die FDP, aber nicht der geeignete Kandidat ist. Ja, okay. Ich dachte, Max wird gleich was sagen. Ja, ich weiß nicht. Das ist, er redet so, als wäre er halt die letzten 3 Jahre nicht in der Verantwortung gewesen. Ja, irgendwie schon. Ja gut, aber er war natürlich nicht allein ein Herrscher. Ne? Aber es ist schon, nee, aber er hätte irgendwann sagen können, das ist mir zu autoritär, was ihr da macht. Ja, also das ist ja eigentlich auch das, was ich jetzt hier fragen würde. Ne? Weil jetzt ist, also Trump ist autoritär und was war dann dieser Woke-Kram, wo das nicht in die richtige Richtung gelaufen ist? Was war das denn? Also, und wir schützen ja, den liberalen Charakter unserer Gesellschaft, also ich würde sagen, den liberalen Charakter der Vereinigten Staaten, also der hat furchtbar gelitten und der wird jetzt wieder hergestellt durch so Dinge wie diese Geheimdienste da rausschmeißen von irgendwelchen sozialen Netzwerken und so, also dieses ganze Mikromanagement von irgendwelchen Ansichten von den Leuten, weil das ja alles immer irgendwie ins Böse führt, wo die sich da irgendwie sich eingeredet haben, auch wieder mit diesen ganzen Diskriminierungen und was ist mit den ganzen Minderheiten und man kann doch nicht böse über die reden oder so, Gedöns. Das ist doch alles autoritär. Also, ja, das ist halt autoritär mit dem Selbstanspruch, dass man den Leuten dann nur irgendwie zu ihrer Freiheit verhilft oder so. Und das ist ja gerade das Problem. Ne? Er hat es jetzt erklärt, dass diese ganzen gesellschaftspolitischen Sachen ja quasi alle egal sind, man da nicht weiter drüber reden braucht, weil es eh keine Rolle spielt. Also jetzt in dieser Rede hier nicht, aber ja an anderen Stellen. Und jetzt wird das hier wieder zur Sprache gebracht, dass ja in Amerika die Leute ein Problem hatten mit Wokeness. Ja, das hatten die. Weil man das halt in allen möglichen Ecken und Enden halt nicht mehr zu leugnen war, dass es einfach ungerecht ist, wenn irgendwelche Leute sagen, wir schwimmen jetzt bei den Frauen mit und dann da irgendwie gewinnen. Und das hat auch nichts mit irgendwelchen Diskussionen eigentlich darüber zu tun, was jetzt mit wirklichen Transleuten oder sonst wie was ist. Oder mit Chromosomen oder mit sonst wie was. Das war einfach für jeden, der sich das angeguckt hat mit seinen eigenen Augen, war das einfach frappierend, eindeutig, dass das so wie das da gelaufen ist, nicht in Ordnung war. Und man den Leuten einfach gesagt hat, ihr habt das jetzt zu ertragen, weil es ist jetzt irgendwie die schöne neue Welt oder so. Und hier muss ich echt den Hut vor Trumps PR-Team ziehen. Diese Szene im Oval Office, wo er das Ding unterschreibt mit was weiß ich wie vielen 100 Athletinnen von jungen Mädels bis älteren, also die ganze Bandbreite an jungem Frauensport hat eigentlich im Oval Office rumgestanden und sich gefreut, während es unterschrieben hat. Und wer den Shot eingefädelt hat, der sollte auf jeden Fall ein paar Dollar mehr kriegen auf der nächsten Monatsabrechnung, weil ja, Hölle, ich meine, ja, dieses Bild, das du da rausschickst, sind die ganzen konservativen Haushalte. Nach Jahren auch, ich meine, klar, du hast noch immer noch auch diese ganze Geschichte, die am demokratischen Establishment klebt, wie Epstein und jetzt auch der P. Diddy und all diese Geschichten gehen ja eh schon in die Richtung. Und hier hast du ein komplett, ja, unschuldiges Display sozusagen. Und nicht so, wie wir das gewohnt sind aus den letzten Jahren. Ja, ja, und ansonsten hieß es hier halt viel so, ja, ihr müsst die FDP wählen, damit die Grünen nicht an die Macht kommen. Was halt irgendwie stimmt, aber auf der anderen Seite waren auch wieder so Aussagen hier drin, wie die Leute, die gegen uns hier demonstrieren, sind die DKP und die Grüne Jugend und so, hat er an einer Stelle gesagt. Und an anderer Stelle wollte er dann wieder die Grünen zu den Mitteparteien mit dazu rechnen. Tja, den Kuchen essen und ihn behalten. Da sind schon viele große Denker dran gescheitert. Und er hat es ja ausgeschlossen, dass man mit den Grünen wieder irgendwie zusammenarbeitet, aber er musste natürlich auch wieder hinterher schieben, dass es natürlich auf anderen Ebenen, auf irgendwelchen Bundesländern und so natürlich prima funktioniert, weil da machen sie es halt immer noch. Aber ja, das ist eigentlich auch die Schlange, die uns da schon lange das Gift reingestoßen hat und wir merken erst so die Schwellung, würde ich mal sagen. Diese grüne Zusammenarbeit, die sollte man eigentlich generell ausschließen. Ja, aber bei dem Thema, wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, fällt mir immer Shannon Doherty in Mallrats ein, wie sie sagt, too little, too late. Zu wenig, zu spät. Das ist einfach das, was ich bei der FDP momentan, ob das jetzt der Coole ist, eben, oder der Lindner hier. Ja, die Rede von Kubicki war halt eigentlich ganz gut, aber ja. Der Mann ist halt ein altes Showpferd. Ja, der weiß, wie man den Parcours läuft. Der Mann ist gut und die Frau Teuteberg ist auch gut, aber die Frau Adler wird mir noch einfallen und dann wird es ja, schon erst eng bei mir. Ja, eigentlich auch schon verschissen jetzt mit diesem mit diesem Istanbul-Konvention und so. Aber die sehen das halt echt nicht. Also man hängt so ein Plakat auf, dass man die Leute nicht erziehen soll. Der Staat ist nicht dein Erziehungsberechtigter. Aber wenn sie dann irgendwie so ein Ding haben, muss ich denken, die Gewalt wird verhindert, indem man irgendwie die Superschlauen da irgendwie losschickt. Dass sie den Leuten sagen, nein, nein, nein, Frauen nicht hauen. Dann wird das irgendwie besser, oder wie? Oder, naja, die sagen ja nicht mal Frauen nicht hauen, die sagen ja, nee, nee, nee, nicht männlich sein hier. Das geht aber nicht. Das sind ja Rollenbilder und so. Und die führen ja zu Gewalt. Haben wir hier reingeschrieben in unser Pamphlet. Istanbul-Konvention. Tja, ja. Und das ist auch geschehen hier. Also aktuell, der Poschert sagt, die guten TM, das ist das Ergebnis der aktivistischen Hetze gegen alles, was nicht links ist. Wir befinden uns an der Grenze zum Linksterrorismus. Es ist noch eine Frage der Zeit, bis Schlimmeres passiert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also aus meiner Sicht ist das schon Terrorismus, weil also die Schrauben an FDP-Wahlkampfbus gelöst und dieses Jahr auch abgegangen. Also das ist ja schon in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Das ist vielleicht noch nicht die direkt erwürgen oder irgendwie erschießen oder so. Aber es ist ja schon direkt darunter, also. Da werden auf jeden Fall der Tod von den Leuten schon in Kauf genommen. Aus politischen Gründen. Schmeiderei, sowas. Und Terrorismus ist es ja auch, weil damit will man ja auch ganz klar anderen Leuten das Signal schicken, zieht euch mal auch zurück, ne? Also. Das wurden jetzt auch schon diverse Wahlkampfsachen auch abgesagt von der CDU, habe ich gesehen. Von der CDU auf jeden Fall, von der FDP weiß ich jetzt nicht, aber von der CDU auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer dieses Ding, ne? Sie sagen ja, sie mussten unbedingt dieses Habeck-Schwachkopf-Gesetz machen, damit die Leute nicht eingeschüchtert werden. Und sowas hier, das läuft dann einfach unter sportlich oder wie, unter Antifaschismus. Und deswegen ist es ja alles in Ordnung und gut. Also. Ja, das ist eine Stufe, ne? Ups, wo ist die Brandmauer? Ja, und hier haben wir eine Demo von einer Woche in Essen, Und da ist eine Brandmauer-Demo auf eine Hamas-Demo getroffen und das sah dann so hier aus. Kinder für Tapeter sterben! Israel muss verurteilt werden! Kinder für Tapeter sterben! Israel muss verurteilt werden! Muslimisch, jüdisch oder christlich! Wir sind antizionistisch! Muslimisch, jüdisch oder christlich! Wir sind antizionistisch! Ärzte werden massakriert! Warum wird das akzeptiert? Ja, komische Musik darunter wusste ich gar nicht, aber ja. Ja, also mein Lieblingstouch ist hier, dass kein Platz für Nazis steht. Also. Ja, aber insgesamt die Betröppeltheit, wie die da stehen, ist schon sehr, ja. Ja, reif für die Geschichtsbücher, würde ich sagen. Ja, komisches Bild. Aber sie sind genau nach dem Privilegienstraßenverkehrsrecht vorgegangen. Rechts vor links. Marginalisiertere Gruppe musste vorgelassen werden. Oh Mann. Wenn ich mir das angucke hier, Anti-Rechts-Demos so white, ne? Da musste ja, die werden alle im diversere gewesen, ne? Sehen wir ja hier. Wenn die da Auge in Auge sind mit dem Bösen, dann werden die sich auf jeden Fall wehren. Also, das haben wir ja gerade gesehen. Ja, das ist hier mal wieder die Frau Ruß, Julia Ruß. Die hat hier in ihrer Fokuskolumne geschrieben, 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Doch wir wissen kaum etwas über die Täter. Und hier geht es um diese Geschichte mit Hart aber fair und wo da, ich glaube, die Frau, wie heißt sie von der AfD, die Weidel? Von Storch. Was die Storch. Da was gesagt hat zum Thema Gruppenvergewaltigung und dann der Klamroth irgendwie geantwortet hat, man wüsste ja nicht, wer das machen würde, es könnten ja auch australische Studenten sein. Ja, weil es ging darum, von Ausländern begangen. Und ja. Er wollte dann sagen, sie müssen ja jetzt nicht. So. Genau, und die Frau Ruß sagt hier, dass das beides nicht ganz richtig wäre, wo ich sie direkt korrigieren möchte und sagen möchte, nee, das eine ist einfach definitiv falsch. Lustigerweise sagt sie ja halt auch noch selber, dass ja in dieser Kriminalitätsstatistik schon steht, welche Nationalität da die Tatverdächtigen haben. Und da ist nun mal bei den Sexualstraftaten aktuell die Australier auf null. Ne? Also da gibt es nicht einen einzigen Tatverdächtigen, das gibt die Statistik schon her. Vollkommen unabhängig davon, welchen Aufenthaltsgrund die Leute haben. Und Flüchtlinge aus Australien gibt es, glaube ich, noch nicht so viele. Also. Dieser Crocodile Dundee, der war schon sexistisch. Also, da müssen wir uns Gedanken machen. Wahrscheinlich. Ja, und dann wird hier halt auch gesagt, dass ja die Statistik nicht hergibt, den Aufenthaltsgrund. Und das ist ja genau dieses Ding, was ich hier schon ein paar Mal erzählt habe, dass die Daten sind, aus meiner Sicht, sind die verfügbar. Weil früher wurden die da auch ausgewiesen. Ich meine, der Afghane fährt auch nicht zum Urlaub nach Deutschland. Das ist eher selten. Ja. Also. Und der Syrer auch nicht. Also wenn wir jetzt über die beiden Gruppen zum Beispiel sprechen wollen. Also es ist so. Ja. Ja, also ohne Witz. Und die wissen das auch. Die wissen auch die Aufenthaltsgründe, aber die werden nicht mehr ausgewiesen. Und es hat ja jemand ein bisschen gesucht. In Frankreich wurde ja dann auch eine Australierin gefunden. Im Zusammenhang mit diesem Tatbestand. Dummerweise war sie das Opfer. Und die Täter waren, ja. Nun, ja, dann fragt sich Ruß noch, warum man da nicht vernünftig irgendwie das, also warum man das nicht wissen möchte, wie viel von was und wie und das alles genau haben möchte und so. Ich sage, ach, der WDR, also, weil das natürlich weiß und weil das den Leuten nicht, weil das nicht das Ziel voranbringt, und deswegen ist es halt auch kein Feminismus oder so, das zu machen, weil ja Feminismus nur ist, wenn es linksextrem ist. Und von Nesquik. Ja. Ja, die hat auch nur so eine verstobene Grafik in der Sendung, ne? Bei Hart aber fair. Ach so, ja, war die auch aus der Sendung, ja. Ja, ich habe eine gesehen, wo sie irgendwelche Balken wieder komisch gezeichnet haben, die nicht proportional waren. Das ist immer dann ein Softwarefehler. Aber der Softwarefehler tritt mehrfach auf und immer zugunsten von einem Narrativ. Das ist total witzig, dieser Softwarefehler. Ja. Müssen wir echt mal gucken, ob die da schon einen Bug-Report irgendwie... Ja, wenn der Softwarefehler woanders auftreten würde, dann würden auch wieder irgendwelche Angehörigen von irgendwelchen Rundfunkgeräten bei Twitter verlautbaren, dass sie sich der Sache schon angenommen haben und die zuständigen Leute schon angepisst haben. Das ist auch ganz Softwarefehler, das ist ein Grafikprogramm. Wir haben das Team Regulierung aktiviert. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Jo. Das ist ein sehr gutes Mr. Team. Mr. Wolf kommt und macht bei Ihnen sauber. Das ist ein sehr, sehr gutes Team. Das ist quasi Überregulierung. Wir lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen, liebe Freunde. Und das verspreche ich Ihnen als Abgeordneter der Demokratischen Partei. Haben wir schon 100 Mal gehört. Inzwischen 100 Mal ist zu wenig. 1000 Mal haben wir das Gefühl schon gehört. Nur die Sicherheitsanforderungen sind doch vom Polizeigesetz auch hochgesetzt worden, ne? Glaube ich. Nun ja. Ja. Aber nach dem Amok in Magdeburg. Ach so, danach erst. Okay. Und ja, die sind natürlich in den letzten Jahren schon immer wieder hochgezogen worden, aber weswegen denn? Ja, wer fährt denn mit Autos in Umzüge? Es gab diese eine Geschichte, wo nie wirklich rausgekommen ist, irgendwo in Hessen. Da kam ja dann nie wirklich raus, warum der Typ das gemacht hat. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ja, wir hatten den Weihnachtsmarkt in Berlin mit ziemlich klarer Aussage, was das Motiv dahinter war. Ja, ich glaube ja, die Zeiten mit leeren Kirmes und leeren Weihnachtsmärkten und leeren Veranstaltungen, die kommen jetzt noch. Ja. Leeren Karneval und so weiter. Absagen. Der Täter in Magdeburg war an einem breiten Gehweg zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonblocksperre hindurchgefahren. Schnell wurde das Sicherheitskonzept kritisiert und die Sicherheitsauflagen verschärft. Doch diese strengen Auflagen sorgen auch dafür, dass sich einige Karnevalsgesellschaften nicht imstande sehen, Verantwortung für die Karnevalszüge zu übernehmen. Und hier, so sehr ich überhaupt kein Karnevalsmensch bin, wirklich gar nicht, finde ich das zutiefst beunruhigend, dass wieder so ein kultureller Kern, wie halt ein Weihnachtsmarkt, jetzt wird halt der Karneval angegriffen, im Endeffekt nicht aktiv, aber indirekt. Ja. Bei großen Umzügen gehen die Kosten für die Sicherheit in Hunderttausende, bei kleineren sind sie fünfstellig. Das schnürt vielen ehrenamtlichen Vereinen den Atem ab, erklärt Klaus Ludwig Fess vom Bund Deutscher Karneval. In Kempten im Allgäu hat man das abgesagt, weil man die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht umsetzen kann. In Aschaffenburg hat man es natürlich abgesagt. Weil Einsatzkräfte und Bürger nach dem Messerangriff sowieso schon gestresst sind. In Thüringen, in Erfurt fällt der Zug dieses Jahr aus. Die Kosten für das Sicherheitskonzept seien zu hoch, berichtet Antenne Thüringen. Man habe versucht, eine andere Lösung zu finden, entweder indem man den Weg verkürze, doch die Zeit war zu knapp. Der Marabacher Fasnet-Freitag im Saarland, abgesagt, Sicherheitsbedenken von allen Seiten und geforderte gesteigerte Sicherheitsvorkehrungen machen die sinnvolle Durchführung einfach nicht möglich. Neukirchen-Fluin, bei diesem anspruchsvollen Sicherheitskonzept sehen wir keine Möglichkeit, unserer Verantwortung als Veranstalter des Zuges gerecht zu werden. Und vor allem da hatte man den Plan, dass man entlang der Zugstrecke praktisch in alle kreuzenden Straßen Privatautos stellt auf die Fahrbahn. Okay. Das Problem ist, in Deutschland, wenn man jetzt sagt, okay, mit der Idee könnte sowas wenigstens stattfinden, auch wenn ich es total krass fände, so eine abgesperrte Zone für den Zug dann da zu haben. Aber in Deutschland gibt es natürlich den Amtsschimmel, der wird und sagt, diese Autos sind zum Zeitpunkt der Blockade nicht versichert. Weil die zweckentfremdet werden. Wahrscheinlich. Ach so. Hier selber bei mir gibt es eine kleinere Version. Man hat das auf den Innenstadtring verlegt, wo man halt ganz gut das Ganze unter Kontrolle bringen kann. Ja. Früher ist der halt einen längeren Weg gefahren. Und jetzt halt nur noch da, wo man schützen kann, wo Merkel-Legos stehen, noch vom Weihnachtsmarkt. Achso, das gehört auch dazu, ja, zu den Konzepten, ja. Ja, klar. Das ist ja schon ziemlich Aufwand, ja. Und wie gesagt, ich kann also hiermit beende ich meine Rede und wiederhole, wir lassen uns unsere Art zum Leben nicht nehmen, meine ja. Damen und Herren. Dafür stehe ich mit meiner Partei. Ja, fuck off, ja. Ich meine, wie gesagt, ich hab echt keinen Vertrag mit Fasching, aber ja. Ja, und das hier fand ich halt auch so. Ja, 13-Jähriger setzt Kopfgeld auf autistischen Mitschüler ab. Mob macht Jagd auf ihn. Ist nicht irgendwie ein neuer B-Movie irgendwie von den Machern von irgendwie Running Man oder sowas. Nein. In Bottrop taucht plötzlich ein Mob vor dem Haus des 13-jährigen Lenny auf. Ein Mitschüler hat ein Kopfgeld auf den autistischen Jungen ausgesetzt. Seitdem traut sich Lenny nicht mehr zur Schule. Auch Behörden legen der Familie Steine in den Weg. Nun gibt es Hoffnung. Der ebenfalls 13-jährige Schüler soll in einer WhatsApp-Gruppe zur Jagd auf den autistischen Lenny aufgerufen haben. Jeder, der 500 Euro haben will, kann sich bei mir melden. Ich mache jetzt Kopfgeldjagd. Meldet euch bei mir, ich sag euch dann, um wen es geht, zitiert die Bild die Nachricht. Wenige Tage später seien zahlreiche Schüler vor dem Haus des Jungen aufgetaucht. Seine Mutter berichtet von bestimmt 15 Jugendlichen. Sie sollen geschrien haben, ich bring dich um, ich will das Kopfgeld. Da kriegt man schon Schiss, erzählt die Mutter. Alter, wo leben wir hier? Wo fucking leben wir hier? Wofür hat ein 13-Jähriger 500 Euro, die er irgendwie als Kopfgeld aussetzen kann? Was machen die? Does not compute. Komische Idee. Der Täter soll an der Förderschule Bottrop, an der Bergmannsglückstraße, immer wieder durch Gewalt und Mobbing auffallen. Laut Bild soll er schon öfter Mitschüler auf Opfer gehetzt haben. Lenny sei verprügelt und misshandelt worden. Wegen der Kopfgeldjagd traue er sich seit mehr als einem Jahr nicht in die Schule. Die Mutter sei dennoch von der Schule dazu aufgefordert worden, ihren Sohn trotz gültiger Atteste wieder in den Unterricht zu schicken. Ein Antrag auf den Wechsel an eine auf autistische Kinder spezialisierte Schule wurde abgelehnt, da das Kind einen Förderstatus hatte, der einen Schulwechsel nicht zulässt. Auf einen Antrag auf Aufhebung des Status kam keine Reaktion. Lenny sei gar nicht mehr rausgegangen, er war nur noch zu Hause, berichtet die Mutter. Nun hätten die Behörden allerdings reagiert und wollen den Förderstatus aufheben. Somit kann der Junge wohl wieder zur Schule gehen. Ja, cool, oder? Win-win, oder? 13-Jährige sind halt auch, die können sich nicht strafbar machen, strafunmündig. Es wird Zeit, dass das gesenkt wird, erstens, auf 12 mindestens. Und zweitens, was macht man mit solchen Leuten? Ich verstehe es nicht. Wochenendknast. Warum nur am Wochenende? Ja, erstmal so testweise, mal so zeigen. So machen die es normalerweise. Weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß, dann nach 5 Minuten schon nicht dafür auf. Ich mache jetzt Kopfgeldjagd. Ja, komische Idee, auf jeden Fall. So. Super. Ja. Zu viel Star Wars geguckt, Boba Fett-Fan oder so, keine Ahnung. Aber wer weiß, was die da gucken, ich meine, heutzutage mit 13. Ups. Ah ja, in Polen, ich weiß nicht, habe ich die letzten Tage irgendwo gesehen, dass sie wurden irgendwo, achso, auch bei diesem Schlagabtausch, da hatte Van Aken, glaube ich, gesagt, dass die Polen so viele Ukrainer aufnehmen würden, ja, kann sein, aber sonst nehmen die eben niemanden auf. Und da gibt es dann auch teilweise Strafe, wenn man dann sich für die Leute einsetzt, heißt es hier. Sie haben Geflüchteten geholfen, die seit Tagen im Wald ohne Nahrung und Wasser unterwegs waren. Dafür sind 5 Polinnen und Polen nun angeklagt. Ihnen drohen hohe Strafen. Zu Unrecht, sagt selbst die Rechtsanwaltskammer. Denn die Hainovka 5 werden sie genannt. Hainovka ist eine 18.100 Stadt in Ostpolen, wenige Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt und der Sitz des Landgerichts, von dem sich die 5 seit vergangener Woche verantworten müssen. Gesetzeswidrig hat sie den genannten Personen den Aufenthalt auf dem Territorium der Republik Polen erleichtert, verließ die Staatsanwältin die Anklage gegen eine Helferin, gegen die Vorschriften, indem sie den Menschen Nahrung brachte, sowie Kleidung während ihres Aufenthalts im Wald. Es ist ein Prozess, den es so gar nicht geben dürfte, finden die Angeklagten, viele Angereiste, auch prominente Unterstützer und selbst die polnische Rechtsanwaltskammer. Ja, für die Frauen war hier die Helferin, das Helfen selbstverständlich, heißt es. Im März 2022, auch Marcel. Im März 2020 hatte ich die 5 Helferinnen und Helfer in die Grenznähe einer Familie aus dem Irak und einem Mann aus Ägypten geholfen. Die Menschen hatten die Grenze illegal überquert. Ja, waren zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Tage ohne Nahrung und Wasser im Wald. Ihnen in dieser Situation zu helfen, sagte Eva Moros, so und so, eine der Angeklagten, sei für sie bis heute eine Selbstverständlichkeit. Ja, kann man menschlich verstehen. Ist natürlich irgendwie trotzdem gesetzeswidrig. Ich meine, die Strafe hat das nicht so richtig verdient. Bis zu 5 Jahre Haft möglich, heißt es noch hier. Ich glaube nicht, dass die 5 Jahre Haft bekommen. Ja, und da steht auch in dem Artikel drin, dass es angeblich wegen Schleppung und irgendwie zum eigenen Vorteil oder so ist. Und wo sie ja sagen, im Endeffekt, dass das so ein bisschen weit hergeholt wo ist. Außerdem schreiben sie in dem Artikel auch, dass sie sich eigentlich von der Übernahme von Herrn Tusk versprochen haben, dass das alles fallen gelassen wird, aber das scheint wohl nicht so zu sein. Also. Ja, so oft. Ja, das hier war eine dumme Quelle von mir. Wir müssen mal weiter runter da drin, bis zu einem Link, der heißt Protokoll Online. Das ist hier eine russische Seite, die ich eigentlich überhaupt, die Einordnung von denen will ich nicht übernehmen. Da. Und jetzt gehst du bitte mal auf die Suche nach dem Wort Auspuffe. Nee, das ist die falsche Suche. Irgendwie, ich habe einfach F. Ich habe Steuerung F und das Dokument, das unten dran hängt. Unten dran ist das Protokoll von der Konferenz. Und hier habe ich einfach Steuerung F und dann Auspuffe gemacht. Genau, hier. Also, Frage in der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz. Dann eröffnen wir einen neuen Themenkomplex. Ich habe eine Frage an das Bundesministerium des Inneren. Es gibt jetzt neue Berichte darüber, dass die verstopften Auspuffe im Dezember von Moskau ausgesteuert und instruiert worden sind. Können Sie bestätigen, dass es sich eindeutig um ausländische Sabotage handelt, auch von Russland aus, beziehungsweise haben Sie Infos? Was ist Ihnen da noch so bekannt? Ist ja eine interessante Frage. Woher kommt die Frage? Die Frage kommt nach Berichten vom Spiegel, die hinter der Bezahlschranke sind, wo gesagt wird, diese Anschläge oder Übergriffe auf die Autos, da wurde halt Bauschaum in den Auspuff appliziert und es wurde ein Aufkleber irgendwie, sei grüner, ich glaube mit Habecks Gesicht auf das Auto geklebt, jeweils. So wurden also da eine ganze Menge Autos stillgelegt, wie es die lieben Umweltschützer gerne nennen. Genau. Und der Spiegel sagte halt, ihm liegen Informationen vor, dass das aus Russland gesteuert ist, um die Grünen bei der Bundestagswahl zu benachteiligen. Und die Antwort von Herrn Harmsen vom BMI, ich kann Ihnen bestätigen, dass uns, also dem BMI, aber auch den Sicherheitsbehörden des Bundes, der Sachverhalt bekannt ist. Ich kann noch einmal darauf verweisen, dass die Ermittlungen dazu andauern. Dem möchte ich auch nicht vorweggreifen. Ich kann sagen, dass zum momentanen Zeitpunkt dem BMI keine konkreten Beweise für eine russische Täterschaft oder einen entsprechenden Hintergrund vorliegen. Das ist aber eine Momentaufnahme. Wie ich sagte, die Ermittlungen dauern an. Was das im Konkreten angeht, müssten Sie, wie das so üblich ist, die zuständigen Staatsanwaltschaften fragen. Und dann kommt unten noch eine Nachfrage zum Thema hybride Bedrohungen praktisch. Und dann sagt er nochmal, wie gesagt, die Hintergründe dieser Fälle sind noch nicht aufgeklärt. Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen, aber klar ist, das haben wir oft gesagt und das hat die Bundesinnenministerin sehr oft gesagt, dass wir schon eine ganze Reihe von Aktionen sehen, gerade von russischen Nachrichtendiensten oder von aus Russland gesteuerten Akteuren, die zu verschiedenen Mitteln greifen. Dazu zählt auch Sabotage. Insofern kann ich das hier nicht ausschließen. Aber wie gesagt, die Ermittlungen dauern an. Dem möchte ich auch hier nicht vorweggreifen. Ja, können auch irgendwelche linken Chaoten oder so gewesen sein. Ja, aber man möchte das hier im Spiegel offenbar halt dringend nach Russland framen, hat den Artikel auch nochmal ergänzt. Ich werde da auf jeden Fall interessiert, weiter zu gucken, was da am Ende rauskommt. Aber hier steht, ist halt mal ganz klar gesagt, nee, uns liegt da bisher nichts vor, offiziell. Ja, und suchen sie Leute, die Schrauben in Autoreifen drehen zurzeit. Das ist ja vielleicht dieselbe, keine Ahnung, Welle oder so. Schon komisch. Ja, Cannabis, Legalisierung. Gibt es hier eine Meldung, und zwar war ja, bevor das legalisiert wurde, im Gespräch, dass die Justiz von den Verfahren, die dann neu aufgerollt werden müssten, so überlastet, so schlimm überlastet sein könnte. Und das ist hier dem Bericht zufolge nicht der Fall. Also die haben zwar ein paar Verfahren ja wieder rausgeholt, sich die Akte hervorgeholt sozusagen und dann auch eben ganz schön viele Leute wohl freigelassen wieder. Ja, Strafen verhängt beziehungsweise neu festgelegt, also teilweise eben dann auch einfach gestrichen und wie gesagt, die Leute wieder freigesetzt. Und die Justiz beklagt sich dann nicht, sie sind davon nicht überlastet. Das war eine falsche Befürchtung, die sich nicht bewahrheitet hat. Um was ja, Positives von der Front. Also ich meine, ja, befürchtet, dass du da wirklich überlastet als Argument ist, kann, das sagen wir so. Kriege, die sich in unseren Städten hier aus Dings, deswegen war es ja auch noch lustig, weil diese Seite hier ist gefördert von Sächsische Landesmedienanstalt. Oha. Mit KI. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie ein journalistisches Outlet direkt von der Medienanstalt gefördert, oder wie? Scheiße, muss das ja stimmen, ne? Also, ganz cool. Die Auswirkungen von der Legalisierung auf die Justiz sind eher so, ey, schon wieder ein Fall, Alter. Ja, ey, kein Bock. Lass mal heimgehen. Hast du Schokolade dabei? Nicht schon wieder diese Anwälte, ey, die reden immer so viel. Ja, Mars, du hast ja, glaube ich, vorhin gesagt, ein Zug fährt durch Europa oder so. Ich glaube, der fährt ja irgendwie rückwärts auch ein bisschen, ne? Sozusagen als Backlash. Und hier ist eine ähnliche Meldung, die auch darauf hindeutet, dass nämlich das Aus vom Verbrenner aus fast schon beschlossen wäre. Zumindest will man da der Autoindustrie, wo man da ein bisschen, was heißt mal wieder, will man der dann jetzt mal ein bisschen entgegenkommen. Und dieses mit den flotten Bestrafungen oder ja. Vor allem diese Strafen, wenn die Flotte nicht dementsprechend, was die EU so gerne hätte, ja, das wollen sie wohl ein bisschen zurückdrehen. Ich frage mich auch, was es soll, diese großen Firmen so zu bestrafen und denen ja, was es auf soll, die Art die Industrie kaputt machen. Ja, auf die Art, die Kohle abzunehmen, dann woanders hinzuschieben, einfach so frecherweise, so ohne das irgendwie vernünftig steuerlich zu begründen oder so. Ja. Der Bedarf ist, finde ich, nicht angebracht und ja, überhaupt diese Strafgeschichten, was die EU sich da einfallen lässt, für die Privatwirtschaft, das ist ganz komisches Gebaren in meinen Augen. Die können irgendwie Gebühren nehmen, wenn sie was leisten oder so, aber und Steuern ne, in so einkassieren, aber doch nicht so eine Nummer, finde ich echt komisch. Also ähnlich soll es ja dann mit dem Lieferkettengesetz wohl auch laufen, dass da irgendwie Strafen verteilt werden und so. Gut, wie gesagt, hier jetzt hat man wohl erkannt, dass man wenn man weiter so einen Druck ausübt, da auch nicht weiterkommt und versucht wenigstens so teilweise zurückzurudern. Wenn man was mit CO2-Grenzen bewerten. Ja, man diskutiert. Sollte das Autojahr werden 2025? Alles dreht sich um CO2-Reduktion und hier wird es 2025 ernst für die Automobilbranche. Dann darf der CO2-Ausstoß auf die Flotte gerechnet nur noch rund 93 Gramm pro Kilometer betragen. Was heißt, dass die Marken viele E-Autos verkaufen müssen, um das Ziel zu erreichen, ja. Und wenn die politischen Ziele nicht erreichen, müssen sie Strafe zahlen. Das ist irgendwie eine Sauerei. Ja, der strategische Dialog, den die EU-Kommission zurzeit mit der Autoindustrie führt und der die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit zum Ziel hat, könnte die Regeln aufweichen. Warten wir mal ab. Ich meine, der Trend geht ja dahin, ne? Also, Backlash sozusagen. Finde ich schon auch nicht schlecht. Oh, ja, und was wir jetzt gar nicht drin hatten, ist ja auch die Geschichte mit der weiteren Erhöhung des CO2-Preises. Das ist ja letzte Woche so im Windschatten, von dem Migrationsgezeter untergegangen, dass man eine Erhöhung beschlossen hat für den Jahreswechsel 26/27, und zwar nicht um ein paar Cent, sondern mehr oder weniger eine Vervielfachung des Ganzen. Also ja. Ich habe gelesen, wenn ein Liter Benzin am 31.12. des Jahres 2026 1,85 Euro kostet, kostet der am nächsten Tag dann 2,30 Euro. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für Transport, für Heizung, für alles, was ihr macht, bedeuten wird. Wir brauchen das Geld, weil das hat auch, glaube ich, der Rechnungshof vermeldet diese Woche, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen, dann kostet das so rund über 255 Milliarden Euro jährlich. Weißt du, wie viele Atomkraftwerke man davon bauen kann? Gibt es das, die ausmalen? Ist das Irrsinn? Na, oder was? Keine natürlich, weil die alle sofort explodieren. Ja, und, genau. Godzilla und Mothra. Und die machen dann unsere Städte kaputt. Und dann kannst du aber gucken. Wahrscheinlich. Und auch Krebs. Hochrisiko. Aber Hochrisikotechnologie. Und genau. Endlager haben wir auch nicht. Oh mein Gott. Versichert sind die auch nicht. Da kann man froh sein, wenn die einer zurückbaut. Das ist so langsam aber sicher. Irgendwann mal. In 150 Jahren, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ja. Ja, was ist hier? Gysi singt oder was? Da sind alle dabei. Linkspartei, oh. FDP, ach, SPD. Von den Grünen habe ich, glaube ich, jetzt noch keinen gesehen. Wo ist Björn Höcke? Günther. Eine Band. Sie machen eine Band. Naja, jetzt weiter nichts ist. Ach, atemlos. Scheiße. Achso, hier singen atemlos, was? Ach du Scheiße. Ja. Das ist wirklich ein Fieberturm. Wirklich. Nee, brauche ich alle nicht. Crazy. Wer ist das? Das ist die Flak Zimmermann. So. Mit der Brille, die aussieht wie Elton John. Ja. Guck dir das an. Was ist hier, Big Bird oder was? Oder ist sie wirklich Elton John? Zumindest ist es sich nicht zu schade, sich lächerlich zu machen. Das ist ja heftig. Das ist apokalyptisch eigentlich, was ich da sehe. Das Narrenschiff. Holy moly. Wir sind ja heute echt 8:24. Ach du meine Güte, was haben wir gemacht? Einfach nichts eingereicht. Huch. Ja, es war der, sozusagen die Woche der Reflexion. Da war nicht so viel Nachrichten, ne? War mehr so erstmal sacken lassen, dann die Demos und so weiter. Ja, die Demos. Da gehen auch nur noch Leute hin, die irgendwie davon profitieren oder so, ne? Von der Verdi oder von, keine Ahnung, AWO, Gewerkschaften, Flüchtlingshilfe. Hast du nicht gesehen? Ja, gut, aber ich habe halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob die aktuell dahin gegangen sind, aber ich habe im Freundeskreis auf jeden Fall auch Leute, die aus Überzeugung auf diese Februar-Demos gegangen sind, ne? Letztes Jahr. Ach so. Also. Ja. Gibt schon noch ein paar Leute, die Sachen auch glauben und die wirklich dann irgendwie Angst haben, so wie der junge Mann hier. Ja, das ist ja ein junger Mann, der heute das Kanzlerduell kommentieren darf für die Tagesschau. Anschließend bei Twitch und für Funk, ne? Irgendwie, glaube ich, oder? Das steht unter dem Label Tagesschau irgendwie. Okay, Tagesschau für junge Leute, hey. Ja, das ist doch dieses Tagesschau Hangout-Ding, Format. Hello, fellow kids. Ja, genau, mit diesem Schwarzen und der jungen Frau. Und Eva Schulz auch dabei und er, ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor einer Partei, die meine Schwester während ihrer Chemotherapie am liebsten in eine Sonderschule für Behinderte gesteckt hätte. Ich habe Angst vor einer Partei, die meinem Bruder das Menschsein abspricht, weil er sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren wurde. Ich habe Angst vor einer Partei, die einen guten Freund von mir wo das Menschsein abspricht, warum müsst ihr gleich immer so riesige Fässer aufmachen? Auf die Kacke hoch. Das ist abgesprochen. Ja, wird abgesprochen. Da sagt die CDU, diese und jene Leute sind keine Menschen. Weggeredet. Das sagen die ständig. finden wird. Ich habe Angst vor der AfD. Aber ich habe nicht nur Angst vor der AfD. Ich habe auch Angst vor Friedrich Merz und der CDU, die gestern das erste Mal mit Stimmen der AfD einen Antrag durch den Bundestag gebracht haben. Ich habe Angst vor einem Kanzlerkandidaten, der vergisst, dass die NSDAP damals auch nur 33% gebraucht hat. Ja, das ist sehr relevant, würde ich sagen. Oh, fucking Weimar-Syndrom, ey. Ja, alles sehr relevant. An die Macht zu kommen. 33%, die gereicht haben, weil andere Parteien sie gelassen haben. Noch vor 2 Monaten habe ich mich unterhalten mit Holocaust-Überlebenden und sie haben gesagt, so hat es damals auch angefangen. Stück für Stück. Ja, mit Entschließungsanträgen im Deutschen Bundestag hat es damals auch angefangen. Wann ich da kurz einwerfen darf, dass seine Gespräche mit Holocaust-Überlebenden anekdotische Evidenz. Stück werden die Grenzen verschoben, was man eigentlich noch sagen darf. Stück für Stück wird es normaler, Witze zu machen über Migranten und Behinderte. Stück für Stück wird es normaler. Das stand in dem Antrag drin, oder wie? Das steht, ja, das war doch Ziffer 2. Wieder mehr Witze über Migranten und Behinderte. Jeder Witzschaffende wird dazu gezwungen, mindestens 2 Witze über die genannten Gruppen in seine Witzparade einzubauen. Gott, oh Gott. Maler, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Aber rechtsextrem wählen darf nie wieder normal sein. Die Nazis sind damals auch nicht damit zur Wahl angetreten, Menschen vergasen zu wollen. Und trotzdem ist es 6 Millionen Mal passiert. Also lasst uns bitte auf die Straße. Das ist eine Logik, eine super Logik. Stalin ist damals auch nicht irgendwie auf Lenin gefolgt, weil er irgendwie die Leute umlegen wollte. Hat er halt gemacht. Hat er halt gemacht. Der wollte das Utopia schaffen, in dem alle gleich sind und alle gleichberechtigt sind. Und dabei hat er halt einen Haufen Leute umgelegt. Straße gehen. Lasst uns bitte zeigen, dass diese eingestürzte Brandmauer eine zu viel war. Wir wissen nicht, wie viele Chancen wir haben. Denn dass es zu spät ist, wissen wir erst, wenn wir nicht mehr wählen und protestieren dürfen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor einer Partei, die man... So wie der Wallasch. Oh nein, er hat Angst. Nicht mehr wählen und protestieren dürfen. So wie Leute, die eine andere Migrationspolitik haben wollen. Oder so. Ja, die den Blog nicht mehr schreiben dürfen. So stimmt ja. Der hat Angst vor dem tödlichen Witz, vor dem berühmten tödlichen Witz. Jeder, der Wissenschaftler, hat nur ein Wort bekommen. Was? Kennst du den nicht? Der klassische Monty Python-Sketch. Erzähl. Nee, erzähl. Den kann ich nicht erzählen, Monty Python muss man sehen, aber es geht halt um Ernest Scribbler, der den lustigsten Witz aller Zeiten erfindet. Und dann stirbt er daran und dann stirbt seine Frau und dann sterben alle Leute und dann... Keiner kennt den Witz. Ja, aber die Engländer holen sich dann den Zettel und lassen dann in witzsicheren Anlagen halt einzelne Wissenschaftler die Wörter übersetzen auf Deutsch. Dann laufen die halt einfach durch den Zweiten Weltkrieg und rezitieren den Witz und die Deutschen fallen von den Bäumen. Kennst du nicht? Das ist ein Klassiker. Doch, ich glaube schon, ja, doch. Ich glaube, so berichtest du ja auch. Viele dieser Milchmänner sind sehr alt. Ja. Das war die Pointe. Okay. Ja, von dem tödlichen Witz. Aber ja, was können wir noch machen, um die Zeit ein bisschen zu strecken? Oh, ich habe noch eine Empfehlung. Ich habe am Wochenende hier auf YouTube Wallenstein geschaut. Ein Vierteiler von 1978. Ist leider in der Qualität, Fernsehqualität, 360p. Aber die Schauspieler und wie viel Liebe da ins Detail und in die Kostüme und in die Locations gelegt wurde. Wenn man da sieht, was mit öffentlich-rechtlichen Geldern 1978 möglich war, ist das zum Heulen, wenn man heute sich den Scheißdreck anguckt, der von dem Geld produziert wird. Einfach Wallenstein 1978 suchen, da findet man so jemanden, der das freundlicherweise hochgeladen hat. Okay. Aber wie gesagt, die Qualität ist nicht so toll, aber allein die Stimmen und die Schauspielleistung, der Typ, der den Kaiser spielt, den opportunistischen, der ständig nur von seinen Schulden getrieben wird, ist klasse. Und auch der Typ, der Rolf Beusen spielt, den Wallenstein, der ist auch fantastisch. Das ist übrigens auch die Stimme vom Buch Per Anhalter durch die Galaxis aus dem klassischen Hörspiel, Rolf Beusen. Ja. Kann man auf YouTube sehen, Average Atheist. Wallenstein 1978. Nach dem Buch von Goloman sagt Scheiß der Hund drauf und damit hat er vollkommen recht. Mhm. Wo ist Helge? Helge ist in Wuppertal nämlich an. Sie lassen doch den da doch nicht weg. Und Tipps nehmen wir immer entgegen bei Kulturmarxismus Meldestellen, ne? Meldestelle für Kulturmarxismus. Ja. Hm. Wann ist denn das Kanzlerduell? Ist das heute oder wie? Ja, ich habe vorher nur auf Twitch, mal, oder? Nee, es gibt, glaube ich, in RTL, oder? Oder was ist das? Nee. Achso. Wo ist das? Wo läuft das? Ich weiß, auf jeden Fall hat Bild einen Live-Ticker und da waren wirklich Leute, die haben so große Buchstaben hochgehalten, die haben das Wort Merz gebildet und auch die Scholz-Fans waren da und die Junge Union hat Cum-Ex gerufen, als der Scholz an ihnen vorbeigegangen ist. Und Lasse Hansen von der CDU ist mit Deutschlandfahne unter den Jubelnden. Er sagt, Stimmung wie beim Fußball. Wir spüren hier schon eine Rivalität, auch wenn es kein Zaun trennen muss. Die SPD spielt auf jeden Fall im Abstiegskampf. Dass Olaf Scholz nach der Leistung nochmal antritt, ist kaum zu glauben. Und einige Fans spielen Zeit, dass sich was dreht von Grönemeyer, obwohl der das ja eigentlich verboten hat. Dass das gespielt wird. Wahnsinn. Und auf einmal ist Ruhe und die CDU-Anhänger gehen, denn Friedrich Merz kam gerade an und wurde mit Sprechchören empfangen. Als er im Gebäude verschwand, hieß es über Megafon, danke Leute, alles einsammeln, das war's. Und dann waren sie alle weg. Innerhalb von Sekunden. Und der Söder und der Klingbeil schauen sich das jetzt getrennt an und müssen dann hinterher drüber diskutieren. Das könnte wahrscheinlich der lustigere Teil der Veranstaltung sein, wenn man sich so einen Scheiß überhaupt angucken will. Ja, Scholz und Merz, naja. Da müsste ordentlich Flüssigkeit irgendwie, irgendwas, was schmiert am besten, Olivenöl oder so. Weil sonst wird das staubtrocken alles. Das knirscht nur, ja. Ja, Olaf, nee. Friedrich, ja doch, Olaf, nee. Mit der AfD, nee, Olaf, doch, Friedrich. Oh. Ja, spannend. Ja, auswendig gelernte Spitzen schicken oder sowas, ja. Merz hat gerade ein übles Zitat ausgepackt, sagt Gabi Ele Ingbold im Chat. Ui. Jetzt so, kann sich der Scholz aber warm anziehen. Als wenn die nicht hinterher ein Bier trinken gehen, nee, einen Wein bei Armin Laschet trinken gehen würden. Oder? Und lächelnd darüber dann uns den Kompromiss vorstellen, wie halt gar nichts passiert in der Migration und wir auf die europäische Einigung warten. Die kommt jetzt aber diesmal ganz bestimmt bald. Genau das wird passieren. Wir machen so weiter, wir haben hervorragende Gesetze beschlossen in der Vergangenheit. Darum bauen wir auf. Und ja, ich bin verantwortlich oder so, ne? Wie wir so hängen. Verantwortlich. Ja, Politiker. Ich und meine Partei stehen dafür, dass das alles so schön wird. Und der andere kriegt so eine Fotostrecke. Ich bin immer noch nicht über diese Fotostrecke und diese Beweihräucherung hinweg im Spiegel. Ey. Speichellecken und das ist mir durch den Kopf gehen. Das wird gesperrt. Ich habe das mal irgendwo geschrieben, glaube ich, im Titel. 13. Der Titel war weg. Das 13 steht jetzt sinnbildlich für ein Habeck. Und sein Weg in die Zukunft. In die Zukunft. Nicht nur auf Gleis 13, sondern auch in die Zukunft. So eine Art. Es fährt kein Zug nach nirgendwo. Dass so ein langer Artikel nicht hinter der Bezahlschranke ist, das ist schon vielsagend. Und Robert ist der Passagier. Ob er dann kommt oder auch wo. Er ist der Bahnhofspolitiker. Das Flirtgesicht. Psycho, der erinnert mich an das Flirtgesicht. Habt ihr das Ding gesehen, diese Fotostrecke mit den Bildern von Habeck, wo er irgendwie halt irgendwie ohne Worte irgendwelche Antworten geben musste? Hat er wieder Schnute gemacht? Ah ja. Duckface oder was? Ey. Das war die Süddeutsche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Le Tigre oder Blue Steel war, aber... Das war die Süddeutsche, glaube ich. War schon grausam. So, ich meine aber, wir haben alle Gesichtsausdrücke schon gesehen heute, die da vorkommen in dem anderen Ding. Also der kann halt die Fotostrecke ist schon... Also ist mehr als viele Schauspielerinnen in Hollywood heutzutage können. Ja, ist noch mehr als ihm zusteht. Alter, jetzt kommt Schneewittchen die Tage, ne? Das wird auch wieder ein schöner Reinfall werden. Ich freue mich schon. Mit dem Kino, oder was? Ja. Mhm. Haben wir jetzt lang genug hin und her gewendet, jetzt soll er endlich gut sein. Wer macht Ihnen Hoffnung? Wer wäre der Oh Chris, ey, das ist grausam. Wie treten Sie den Feinden der Demokratie entgegen? Was ist das hier, dieser Todesstoß aus Kill Bill, was er mir da androht oder was? Die Einfinger, oh, das hier, das Flirtgesicht, ja? Siehst du, wer war's? Psycho Dad, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt über alle hier gebracht. Ich hoffe, du bist zufrieden und hast weiterhin einen schönen Abend. Danke. Das ist ja sehr charismatisch. Ja, super. Ja, so fühle ich mich auch gerade, weil mir die Bilder gezeigt wurden. Sie sind grün, da können Sie überhaupt stricken. Das sind auch, finde ich, die Fragen, die man so jemandem wie Habeck stellen muss. Ja, kann doch nicht. Hart, investigativ. Ne? Immer dran an dem politischen Ding, dass man rausfindet, was er fürs Land tun will. Tja, diese komischen Fotojournalisten, die müssen dann auch irgendwelche aussagefähigen Gesichter haben oder aussagekräftig angeblich. Und was genau. Da und sind so verkniffene Ausdrücke eben. Also, ein bisschen kann ich Politiker verstehen. Ich habe das mal bei der Bundespressekonferenz, glaube ich, gesehen. Die Merkel hat sich nicht bewegt die ganze Zeit, aber wenn sie dann einmal die Hand gehoben hat, dann ging sie so von den Kameras. Klack, klack, klack, klack, klack. Warte mal, das zurück. Das zurück erinnert mich ja schon so ein bisschen an ein anderes Schwarz-Weiß-Foto von einem Politiker, ne? Also, nur so, also. Das Fortnite oder so, ja. Nee, aber es gibt doch diese Bilder von Hitler, die er gemacht hat, vorm Spiegel irgendwie oder was. Und da ist halt auch so eins dabei, wo er auch so diesen nach oben gucken und die Hand auf, also. Das ist die Leni gemacht. Kann sein, dass die Leni, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber also, ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Und das ist jetzt wie Papst oder was? Bodenküsse. Was ist wichtiger, nee. Kraft oder Ausdauer? Oh. Freude, Robert, Freude. Wie ausgelassen feiern sie. Vielleicht verraten. Immer der Halal soll der die eine Hand heißen, glaube ich, der uns doch vorstellt. Nix sagen. Was mögen Sie an Fried? Ja. Alles. Dass man sich mit ihm messen kann, wahrscheinlich, ne? Mit dem Bild. Und ganz doll dich. Ja. Der Fried. Schön, dass ich es nochmal gesehen habe. Ah. Und nochmal, oh mein Gott, es wird sich einbrennen in meine Netz. Oh, mach das aus, mach das weg. Schwarz-Weiß. Diese Farbbilder sind nicht aussagekräftig, sondern mal schwarz-weiß. Oh. Ja, auf den Farbbildern sieht man die Echsenhaut durchschimmern, Mann. Ja, genau. Chris, du bist gemein. Von einem Horror zum anderen zurück. Ich will heute doch Farbe sehen. Das ist zu viel, es ist zu viel. Lass euch nicht gendern. Geht in den Wald und nicht auf den Karneval. Das, am Ende spielt die Band und ihr könnt nicht mehr aus dem Zelt raus oder so. Das wird doch keiner. Das Knicklicht und Miete pro Kopf. Sagt dem OPEX, er soll sich mal melden, wenn wir weiter für Safe Space hier chillen sollen. Fördert, was die Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Abonniert das Mammon-Magazin. Das ist sehr gut. Und. Geht nicht in eine Karnevalsband. Und sag Marcel, er soll nicht während der Sendung anrufen. Hab ich schon gemeckert. Frech, ne? Ja, manchmal denken die nicht nach, die Jungs. Die Kinder.